Sie hören Die Tagesordnung von Eric Vuillard aus dem Französischen von Nicolas Denis, gelesen von Michael Rotschopf. Ein geheimes Treffen. Die Sonne ist ein kaltes Gestirn, ihr Herz aus eisigen Dornen, gnadenlos ihr Licht. Im Februar sind die Bäume tot, der Fluss ist versteinert, als speie die Quelle kein Wasser mehr aus, als könne das Meer keines mehr schlucken. Die Zeit erstarrt. Ein geräuschloser Morgen, kein Vogel singt, nichts. Dann ein Automobil und noch eines, plötzlich Schritte, unsichtbare Silhouetten. Der Inspizient hat dreimal mit dem Stab geklopft, noch ist der Vorhang nicht aufgegangen. Es ist Montag. Die Stadt regt sich hinter ihrer Nebelwand. Die Leute gehen zur Arbeit, wie an den anderen Tagen. Sie nehmen die Trambahn, den Autobus, klettern auf das Verdeck und hängen in der beißenden Kälte ihren Gedanken nach. Doch der 20. Februar dieses Jahres war kein Datum wie jedes andere. Dabei verbrachten die meisten ihren Vormittag damit zu schuften, waren in die große redliche Lüge der Arbeit vertieft, mit jenen kleinen Gesten, in denen sich eine stumme, schickliche Wahrheit verdichtet und sich das ganze Abenteuer unseres Daseins auf eine beflissene Pantomime beschränkt. So verstrich der Tag friedlich und normal. Und während sie zwischen Haus und Fabrik, zwischen dem Markt und dem kleinen Hof mit der Wäscheleine, abends dann zwischen Büro und Kneipe hin und her pendelten, bevor sie endlich nach Hause gingen, stiegen vor einem Palais am Spreeufer, weit entfernt von der redlichen Arbeit, weit entfernt vom vertrauten Leben, ein paar Herren aus ihren Wagen. Unterwürfig öffnete man ihnen den Wagenschlag, sie schälten sich aus ihren dicken schwarzen Limousinen und passierten nacheinander die schweren Sandsteinsäulen. Sie waren 24 bei den toten Bäumen am Ufer. 24 schwarze, braune oder cognacfarbene Überzieher, 24 mit Wolle gepolsterte Schulterpaare, 24 Dreiteiler und die gleiche Anzahl breitgesäumter Buntfaltenhosen. Die Schatten stießen in das große Vestibül des Reichstagspräsidentenpalais vor. Doch bald sollte es keine Reichstagsversammlung mehr geben. Keinen Präsidenten und in ein paar Jahren sogar keinen Reichstag mehr. Nur noch einen Haufen schwelender Trümmer. Einstweilen werden 24 Filzhüte vom Kopf gezogen und 24 kahle Schädel oder weiße Haarkränze entblößt. Würdevoll reicht man einander die Hand, bevor man auf die Bühne steigt. Die ehrwürdigen Patrizier stehen dort im großen Vestibül. Sie wechseln ein paar scherzhafte, respektable Worte, man könnte meinen, dem etwas steifen Vorgeplänkel einer Gartenparty beizuwohnen. Die 24 Silhouetten nehmen gemessenen Schrittes den ersten Treppenlauf, arbeiten sich dann über die einzelnen Abschnitte der Stufenfolge weiter empor, wobei sie gelegentlich stehen bleiben, um ihr altes Herz nicht zu überanstrengen, die Hand um die Kupferstange geklammert mit halbgeschlossenen Augen, ohne das elegante Geländer oder das Gewölbe zu bewundern, wie auf einem Haufen unsichtbarer toter Blätter. Man dirigiert sie durch den kleinen Eingang nach rechts und dort, nach ein paar Schritten auf dem Schachbrettboden, erklimmen sie die knapp 30 Stufen zum zweiten Stock. Ich weiß nicht, wer der Vorkletterer war, und im Grunde tut das wenig zur Sache, da die 24 exakt das Gleiche tun. Demselben Weg folgen und nach rechts abbiegen müssen, einmal um das Treppenhaus herum, dann stehen sie endlich, die Flügeltüren zu ihrer Linken weit geöffnet, im Salon. Die Literatur erlaubt alles, heißt es. Demnach könnte ich sie endlos über die Penrose-Treppe schicken. Sie würden weder hinunter noch hinaufsteigen, sondern auf immer und ewig beides auf einmal tun. Tatsächlich gleicht dies in mancher Hinsicht der Wirkung, die Bücher auf uns haben. Die Zeit der Wörter, kompakt oder flüssig, undurchdringlich oder buschig, dicht, gedehnt oder körnig, versteift die Bewegungen, friert sie ein. Unsere Figuren sind für immer in diesem Palais wie in einem verzauberten Schloss. Kaum eingetreten, werden sie zu Boden geschmettert, versteinert, erstarrt. Die Türen sind gleichzeitig offen und geschlossen, die Bögen bröckeln, sind abgerissen, kaputt oder neu gestrichen. Das Treppenhaus blitzt, aber es ist leer. Der Kronleuchter funkelt, aber er ist tot. Wir sind gleichzeitig überall in der Zeit. So steigt Albert Vögler die Stufen bis zum ersten Treppenabsatz hinauf und fasst sich dort schwitzend, ja triefend an seinen Vatermörder, da er einen leichten Schwindel verspürt. Unter dem großen vergoldeten Leuchter, der die Stufen erhellt, zieht er seine Weste glatt, macht einen Knopf auf, weitet seinen Stehkragen. Vielleicht legt auch Gustav Krupp eine Pause auf dem Treppenabsatz ein und richtet ein mitfühlendes Wort an Albert, einen kleinen Sinnspruch über das Alter. Ja, er zeigt sich solidarisch. Dann macht sich Gustav wieder auf den Weg und Albert Vögler bleibt für ein paar Augenblicke allein unter dem Kronleuchter. Große vergoldete Pflanze, in der Mitte eine riesige Lichtkugel. Endlich stoßen sie in den kleinen Salon vor. Wolf Dietrich, der Privatsekretär Karl von Siemens, vertrödelt einen Moment neben der Terrassentür und lässt seinen Blick über die dünne Frostdecke auf dem Balkon schweifen. Zwischen den bummelnden Wattebällchen entflieht er für einen Augenblick den Machenschaften der Welt. Und während die anderen plaudernd eine Monte Cristo schmauchen, über ihr cremefarbenes oder maulwurfgraues Deckblattfach simpeln, der eine mag süßlich, der andere eher würzig, alles Liebhaber riesiger Durchmesser, Keulen, Knochen. Derweil sie beiläufig ihre goldenen Ringe abspreizen, steht er, Wolf Dietrich, gedankenverloren vor dem Fenster, schwebt zwischen den kahlen Zweigen und treibt auf der Spree. Einen Steinwurf entfernt schiebt Wilhelm von Opel, die zierlichen Gipsfiguren an der Decke bewundernd, seine dicke runde Brille rauf und runter. Noch einer, dessen Familie aus den Untiefen der Geschichte zu uns aufragt. Vom kleinen Grundbesitzer aus Braubach, von Beförderungen über zahllose Amtskleider und Symbole, Meiereien und Ämter erst Richter, dann Bürgermeister, bis zu dem Augenblick, da Adam, dem unergründlichen Schoß seiner Mutter entsprungen, bevor er die Kniffe des Schlosserhandwerks erlernte, eine wunderbare Nähmaschine baute, die den eigentlichen Beginn ihrer Strahlkraft markierte. Dabei hatte er nichts erfunden. Er warb bei einem Fabrikanten an, schaute genau hin, katzbuckelte und verbesserte die Modelle ein wenig. Er heiratete Sophie Scheller, die ihm eine erkleckliche Mitgift einbrachte und gab seiner ersten Maschine den Namen seiner Frau. Die Produktion stieg kontinuierlich. Es bedurfte nur weniger Jahre, bis die Nähmaschine einen Gebrauchswert hatte, der Zeitkurve folgte und sich den Gepflogenheiten der Menschen anpasste. Ihre eigentlichen Erfinder waren zu früh gekommen. Sobald der Erfolg seiner Nähmaschinen gesichert war, hatte sich Adam Opel auf das Zweirad verlegt. Eines Nachts aber drang eine merkwürdige Stimme durch den Türspalt zu ihm. Sein eigenes Herz kam ihm kalt vor. So kalt. Es waren weder die Erfinder der Nähmaschine, die ihre Patentbeteiligungen einklagten, noch seine Arbeiter, die ihren Anteil am Gewinn forderten. Es war Gott, der nach seiner Seele verlangte. Sie musste nun mal zurückgegeben werden. Doch Unternehmen sterben nicht wie Menschen. Sie sind mystische Leiber, die nie verenden. Die Marke Opel verkaufte weiterhin Fahrräder und Automobile. Beim Tod ihres Gründers zählte die Firma bereits 1500 Angestellte. Sie expandierte noch weiter. Ein Unternehmen ist eine Person, der alles Blut zu Kopf steigt. Eine sogenannte juristische Person. Ihr Leben währt deutlich länger als unseres. So ist die Firma Opel an jenem 20. Februar, als Wilhelm im kleinen Salon im Reichstagspräsidentenpalais seinen Gedanken nachhängt, bereits eine alte Dame. Heute ist sie ein Imperium innerhalb eines anderen Imperiums und erhält nur mehr eine lose Beziehung zu den Nähmaschinen des alten Adam. Als steinreiche alte Dame gibt es die Firma Opel schon so lange, dass man sie fast nicht mehr wahrnimmt. Sie gehört quasi zum Landschaftsbild. Inzwischen ist sie weitaus älter als viele Staaten, älter als der Libanon, ja sogar älter als Deutschland, älter als die meisten afrikanischen Staaten und älter als Bhutan, wo sich einst die Götter in den Wolken verloren. Die Masken. Wir könnten uns nun reihum jeden der 24 das Palais betretenden Herren nähern. Ihre geweiteten Kragen, ihre Krawattenknoten streifen, uns für einen Augenblick in ihren knabbernden Schnurrbärten verlieren, zwischen den Tigerstreifen ihrer Jacketts die Gedanken schweifen lassen, uns in ihre traurigen Augen versenken und dort, tief auf dem Grund der gelben und bitteren Arnika-Blüte, fänden wir die gleiche kleine Tür. Wir würden an der Klingelschnur ziehen und in die Zeit zurückreisen, wo uns die immer gleiche Abfolge von Ränken, klugen Eheschließungen und dubiosen Geschäften geboten würde, der eintönige Bericht ihrer Großtaten. An diesem 20. Februar hat sich Wilhelm von Opel, Adams Sohn, ein für allemal die unter seinen Nägeln festsitzende Motorschmiere abgebürstet, sein Zweirad weggeräumt, seine Nähmaschine vergessen und trägt ein Adelsprädikat, in dem sich eine ganze Familiensaga bündelt. Mit seinen 62 Jahren hüstelt er, während er auf die Uhr schaut. Mit zusammengekniffenen Lippen wirft er einen Blick in die Runde. Hjalmar Schacht hat gute Arbeit geleistet. Bald wird man ihn zum Reichsbankpräsidenten und Reichswirtschaftsminister ernennen. Um den Tisch versammelt sind außer ihm Gustav Krupp, Albert Vögler, Günter Quandt, Friedrich Flick, Ernst Tengelmann, Fritz Springorum, August Rosterk, Ernst Brandy, Karl Büren, Günter Heubel, Georg von Schnitzler, Hugo Stinnes Junior, Eduard Schulte, Ludwig von Winterfeld, Wolf Dietrich von Witzleben, Wolfgang Reuter, August Dien, Erich Fickler, Hans von Löwenstein zu Löwenstein, Ludwig Grauert, Kurt Schmidt, August von Fink und Dr. Stein. Wir sind im Nirvana der Industrie und Finanz. Bisher sind alle still und manierlich. Ein bisschen groggy nach der bald 20-minütigen Wartezeit. Der Rauch ihrer Lötkolben brennt ihnen in den Augen. In einem Moment der Sammlung bleiben einige der Schatten vor dem Spiegel stehen und zurren ihren Krawattenknoten zurecht. Man machte sich im kleinen Salon bequem. Irgendwo in einem seiner vier Bücher über die Architektur definiert Palladio den Salon vage als Empfangsraum, als Bühne, auf der sich die Possen unseres Daseins abspielen. Und in der berühmten Villa Gordi gelangt man durch den Saal des Olymps, wo sich die nackten Götter zwischen Attrappen von Ruinen vergnügen, und durch den Venussaal, wo ein Kind und ein Page durch eine bemalte Scheintür schlüpfen, in den Ehrensaal, wo in einer Kartusche über der Eingangstür die Schlusszeile eines Gebets zu lesen ist. Und erlöse uns von dem Bösen. Im Reichstagspräsidentenpalais aber, wo unser kleiner Empfang stattfand, hätte man vergeblich nach einer solchen Inschrift gesucht. Das stand nicht auf der Tagesordnung. Langsam verstreichen die Minuten unter der hohen Decke. Man lächelt sich an, man öffnet lederne Aktentaschen. Schacht schiebt gelegentlich seine schmale Brille hoch und reibt sich die Nase, die Zunge leicht zwischen die Lippen geschoben. Die Gäste sitzen brav auf ihren Stühlen und heften ihre kleinen Flusskrebsaugen auf die Tür. Zwischen zwei Niesern wird geflüstert. Ein Taschentuch wird aufgefaltet, die Nasenlöcher trompeten in der Stille. Dann nimmt man wieder Haltung an und wartet geduldig auf den Beginn des Treffens. Mit solchen Treffen kennt man sich aus. Alle sitzen in Verwaltungs- oder Aufsichtsräten. Alle gehören irgendeinem Arbeitgeberverband an, ganz zu schweigen von den trostlosen Familientreffen dieses knochentrockenen, öden Patriarchats. In der ersten Reihe wischt Gustav Krupp mit dem Handschuh über sein hochrotes Gesicht. und schneuzt sich andächtig in seinen Rotzlappen. Er ist erkältet. Mit den Jahren bilden seine schmalen Lippen einen hässlichen umgekehrten Halbmond. Er sieht traurig und besorgt aus, durch den Nebel seiner Hoffnungen und Berechnungen. Als bewegten sie sich in einem Magnetfeld langsam aufeinander zu, haben diese Wörter für ihn womöglich dieselbe Bedeutung, dreht er mechanisch seinen schmucken Goldring zwischen den Fingern. Plötzlich knarren die Türen, knirscht das Parkett. Wortgeplänkel im Vorzimmer. Die 24 Echsen richten sich auf ihren Hinterfüßen auf, Kerzen gerade. Hjalmar Schacht muss kurz schlucken, Gustav klemmt sein Monokel fest. Hinter den Türflügeln hört man gedämpfte Stimmen, dann ein Pfeifen. Endlich betritt der Reichstagspräsident den Raum, Hermann Göring. Und das, es überrascht uns nicht im geringsten, ist im Grunde ein ganz banales Ereignis, Routine. Im Geschäftsleben sind Partisanenkämpfe nicht der Rede wert. Politiker und Industrielle sind gewohnt, miteinander umzugehen. Göring macht seine Hausherrenrunde, hat für jeden ein persönliches Wort und schüttelt wohlmeinend sämtliche Hände. Doch der Reichstagspräsident ist nicht nur zu ihrer Begrüßung gekommen, er nuschelt ein paar Willkommensworte und kommt umgehend auf die baldigen Wahlen am 5. März zu sprechen. Die 24 Sphinxe lauschen aufmerksam. Der in Aussicht stehende Wahlkampf sei entscheidend, erklärt der Reichstagspräsident, mit der Instabilität des Regimes müsse nun endlich Schluss sein. Die Wirtschaftstätigkeit verlange Umsicht und Entschlossenheit. Die 24 Herren nicken andächtig mit dem Kopf. Die elektrischen Kerzen des Kronleuchters flackern. Die große, auf die Decke gemalte Sonne leuchtet kräftiger als vorhin. Und falls die Nazi-Partei die Mehrheit erringe, fährt Göring fort, seien diese Wahlen die letzten für die nächsten 10 Jahre. Ja, setzt er lachend hinzu, für die nächsten 100. Eine zustimmende Regung geht durch die Zuhörerschaft. Im selben Moment hört man Türgeräusche, endlich betritt der neue Kanzler den Salon. Diejenigen, die ihm noch nie begegnet sind, harren neugierig auf seinen Anblick. Hitler lächelt, wirkt entspannt, überhaupt nicht, wie man es sich vorstellt, leutselig, ja geradezu liebenswürdig, sehr viel liebenswürdiger als gedacht. Er hat für jeden ein Wort des Dankes, einen energischen Händedruck. Als die Begrüßungen absolviert sind, nehmen alle wieder in ihren behaglichen Sesseln Platz. Krupp sitzt in der ersten Reihe und pickt mit einem nervösen Finger in seinem winzigen Schnurrbart. Direkt hinter ihm schlagen zwei Direktoren der IG Farben, aber auch von Fink, Quandt und einige andere gewichtig die Beine übereinander. Man hört ein kehliges Husten, das kaum vernehmliche Klicken einer Stiftkappe. Stille. Sie hören zu. Die wesentliche Aussage lässt sich wie folgt zusammenfassen. Es gelte, mit einem schwachen Regime Schluss zu machen, die kommunistische Bedrohung abzuwehren, die Gewerkschaften abzuschaffen und jedem Chef zu erlauben, in seinem Unternehmen ein Führer zu sein. Die Rede dauert eine halbe Stunde. Als Hitler fertig ist, steht Gustav auf, tritt einen Schritt vor und dankt ihm, im Namen aller anwesenden Gäste endlich die politische Situation geklärt zu haben. Der Kanzler dreht noch eine kurze Runde und bricht wieder auf. Man beglückwünscht ihn, zeigt sich zuvorkommend. Die alten Industriellen wirken erleichtert. Sobald er gegangen ist, ergreift Göring das Wort, wiederholt nachdrücklich ein paar Ideen und kommt erneut auf die Wahlen vom 5. März zu sprechen. Es sei eine einmalige Gelegenheit, der bisherigen Sackgasse zu entkommen. Doch um einen Wahlkampf zu führen, brauche man Geld. Die Nazi-Partei habe jedoch keinen müden Groschen mehr und der Wahlkampf rücke näher. In diesem Augenblick erhebt sich Hjalmar Schacht, lächelt in die Versammlung und ruft: Und nun, meine Herren, an die Kasse! Seine zugegebenermaßen etwas zackige Aufforderung ist für diese Männer nichts sonderlich Neues. Sie sind mit Bestechungs- und Schmiergeldern bestens vertraut. Im Budget großer Unternehmen ist die Korruption ein unumgänglicher Posten mit unterschiedlichen Namen: Lobbying, Gratifikation, Parteienfinanzierung. Die Mehrheit der Gäste zahlt umgehend etliche 100.000 Reichsmark. Gustav Krupp spendet 1 Million, Georg von Schnitzler 400.000. Und so kommt ein hübsches Sümmchen zusammen. Dieses Treffen vom 20. Februar 1933, in dem man einen einmaligen Moment der Arbeitgebergeschichte sehen könnte, ein unerhörtes Zugeständnis an die Nazis, ist für die Krupps, die Opels und die Siemens nicht mehr als eine alltägliche Episode des Geschäftslebens, ein banales Fundraising. Sie alle sollten das Regime überleben und in Zukunft mit ihren jeweiligen Erträgen noch weitere Parteien finanzieren. Doch um besser zu verstehen, was dieses Treffen vom 20. Februar bedeutet, um seinen Ewigkeitsgehalt zu begreifen, müssen wir diese Männer künftig bei ihrem Namen nennen. Nicht mehr Günther Quandt, Wilhelm von Opel, Gustav Krupp und August von Finck versammeln sich an jenem frühen Abend des 20. Februar 1933 im Reichstagspräsidentenpalais. Es müssen andere Namen her. Denn Günther Quandt ist ein Deckname. Hinter ihm verbirgt sich etwas ganz anderes als der Biedermann, der sich gerade den Schnurrbart schmierig macht und brav auf seinem Platz am Ehrentisch sitzt. Hinter ihm, ganz dicht hinter ihm, schwebt eine ungleich imposantere Silhouette. Ein übermächtiger Schatten, kühl und undurchdringlich wie eine Statue aus Stein. Grimmig und anonym überragt sie sein Gesicht mit ihrer ganzen Macht, lässt es starr wirken wie eine Maske jedoch, die ihm besser zu Gesicht steht als die eigene Haut. Und man erahnt über ihm die Akkumulatorenfabrik AG, die spätere Warta, die wir kennen, weil die juristischen Personen ihre Avatare haben, so wie die antiken Gottheiten unter vielerlei Gestalt auftraten und sich im Laufe der Zeit mit anderen Göttern vereinigten. So also lautet der eigentliche Name der Quandts, ihr Demiurgen-Name. Denn er, Günther, ist nur ein winziger Haufen Fleisch und Knochen, wie Sie und ich. Und nach ihm werden seine Söhne und die Söhne seiner Söhne den Thron besteigen. Der Thron aber bleibt, wenn der kleine Haufen Fleisch und Knochen in die Erde verschimmelt. Und so heißen die 24 weder Schnitzler, noch Witzleben, noch Schmidt, Fink, Rosterk oder Heubel, wie uns ihr Familienname weismachen will. Sie heißen BASF, Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, Telefunken. Unter diesen Namen kennen wir sie. Kennen sie sogar bestens. Sie sind hier unter uns und zwischen uns. Sie sind unsere Autos, unsere Waschmaschinen, unsere Reinigungsmittel, unsere Radiowecker, unsere Hausversicherung und die Batterien unserer Uhr. Sie sind überall in Gestalt von Dingen. Unser Alltag ist der ihre. Sie heilen und bekleiden uns, fahren uns über die Straßen der Welt und lullen uns ein. Und die an jenem 20. Februar im Reichstagspräsidentenpalais versammelten 24 Biedermänner sind nichts anderes als ihre Bevollmächtigten. Der Klerus der Großindustrie. Hohe Priester des Ptah. Reglos verharren sie dort wie 24 Rechenmaschinen an den Toren zur Hölle. Ein Anstandsbesuch. Eine düstere Neigung hat uns, passiv und angsterfüllt, dem Feind ausgeliefert. Seitdem keuen unsere Geschichtsbücher das entsetzliche Ereignis wieder, bei dem sich Eingebung und Vernunft angeblich einig waren. Nachdem der hohe Industrie- und Bankenklerus bekehrt war und die Opponenten zum Schweigen gebracht worden waren, blieben als einzige ernstzunehmende Regimegegner die ausländischen Mächte. Gegenüber Frankreich und England verschärfte sich der Ton zunehmend, eine Mischung aus forschen Parolen und schönen Worten. So kam es, dass sich Halifax, Lord President of the Council, nach ein paar vagen Unmutsbekundungen, ein paar halbherzigen Protesten gegen die Annektierung des Saarlands, die Remilitarisierung des Rheinlands oder die Bombardierung Guernicas durch die Legion Condor, im November 1937 in privater Mission nach Deutschland begab, auf Einladung von Hermann Göring, Reichsluftfahrtminister, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Reichsjagdminister, Präsident des verblichenen Reichstags und Erfinder der Gestapo. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, doch bei Halifax fällt der Groschen nicht. Er findet nichts Komisches an diesem exaltierten und extravaganten Typen, einem notorischen, mit Orden behängten Antisemiten. Es lässt sich kaum behaupten, dass Halifax jemandem auf den Leim gegangen wäre, der mit versteckten Karten spielte, dass ihm der dandyhafte Aufzug, die nicht enden wollenden Titel, die wahnwitzige, düstere Rhetorik und die dickbäuchige Erscheinung nicht aufgefallen seien. Nein. Inzwischen war man weit von dem Treffen am 20. Februar entfernt. Die Nazis hatten jede Zurückhaltung aufgegeben. Also jagten, lachten und dinierten sie gemeinsam. Und Hermann Göring, der verschwenderisch mit Zärtlichkeits- und Sympathiebekundungen umging, der eigentlich Schauspieler hatte werden wollen und es gewissermaßen auch geworden war, klopfte ihm bestimmt auf die Schulter, neckte ihn ein bisschen, den alten Halifax, und warf ihm ein paar jener zweideutigen Albernheiten an den Kopf, die ihre Adressaten befremden und, wie bei einer sexuellen Anspielung, leicht verlegen machen. Hätte der Reichsjägermeister ihn also tatsächlich in seinen Schal aus Nebel und Staub gewickelt? Dabei muss Lord Halifax doch genau wie die 24 Hohepriester der deutschen Industrie hinlänglich über Göring Bescheid gewusst und die Grundzüge seiner Geschichte gekannt haben, sein Leben als Putschist, sein Faible für Fantasieuniformen, seine Morphiumsucht, seine Internierung in Schweden, die niederschmetternde Diagnose, die auf Gewaltbereitschaft, psychische Störung und Depression hinwies, seine Selbstmordneigungen. Er konnte doch nicht einfach ein Bild des Jungfernflughelden, des Ersten Weltkriegspiloten, des Fallschirmverkäufers und alten Soldaten festhalten. Halifax war weder naiv noch dilettantisch. Er muss zu gut informiert gewesen sein, um diesem Ausflug, bei dem man die beiden in einem kleinen Film das Wiesentgehege bewundern und einen übertrieben lässigen Göring über seine Lebensweisheiten dozieren sieht, nicht ein bisschen dubios zu finden. Unmöglich konnte er Görings bizarre kleine Hutfeder übersehen, den Pelzkragen, seine abstruse Krawatte. Vielleicht ging Halifax ja gern auf die Jagd, wie sein alter Vater, so dass es ihm in der Schorfheide rundum behagte. Aber er konnte unmöglich die komische Lederjacke übersehen, die Hermann Göring trug, oder den Säbel an seinem Gürtel. Konnte unmöglich die in plumpe Scherze verpackten finsteren Andeutungen überhören. Womöglich hat er ihn als Gaukler verkleidet beim Bogenschießen erlebt. Wahrscheinlich hat er die gezähmten Wildtiere erlebt, das kleine Löwenjunge, das seinem Herrchen übers Gesicht leckt. Und selbst falls er nichts von all dem erlebt und nur ein Viertelstündchen mit Göring verbracht hat, muss er zwangsläufig von der riesigen Spielzeugeisenbahn im Keller seines Hauses gehört haben, muss ihm unweigerlich eine ganze Menge Blödsinn zu Ohren gekommen sein. Halifax, der alte Fuchs, konnte seine wahnwitzige Egomanie nicht verkennen. Vielleicht hat er ja sogar erlebt, wie er in seinem Cabrio unvermittelt das Steuer losließ und in den Wind brüllte. Ja, unmöglich, dass er unter der teigigen und aufgeschwemmten Maske nicht den grausamen Kern erahnt haben soll. Außerdem traf er danach noch den Führer. Und selbst dann soll ihm, Halifax, noch nichts aufgefallen sein? Anthony Edens Zurückhaltung verkennend soll er Hitler sogar zu verstehen gegeben haben, dass die deutschen Ansprüche auf Österreich und einen Teil der Tschechoslowakei der Regierung seiner Majestät nicht illegitim erschienen. Gesetzt den Fall, alles gehe friedlich und einvernehmlich vonstatten. Halifax ist kein Querulant. Eine letzte Begebenheit schließlich verleiht seiner Figur ihr ganzes Flair. Als sich Lord Halifax im Berchtesgaden absetzen ließ, erblickte er eine Silhouette neben dem Wagen, die er für einen Lakaien hielt. Er glaubte, der Mann sei ihm entgegengekommen, um ihm die Stufen der Freitreppe hinaufzuhelfen. Als der Wagenschlag geöffnet wurde, reichte er seinen Mantel hinaus. Doch unverzüglich fauchte von Neurath oder jemand anders, ein Lakai womöglich, ihm ein heiseres »Der Führer« ins Ohr. Lord Halifax hob die Augen. Tatsächlich, es war Hitler. Er hatte ihn für einen Lakaien gehalten. Es war ihm einfach nicht in den Sinn gekommen, die Nase zu heben, wie er später in seinem kleinen Erinnerungsbuch »Fullness of Days« berichten sollte. Er habe zunächst nur Hosen gesehen, ganz unten dann ein paar Schuhe. Der Ton ist ironisch, Lord Halifax will uns zum Lachen bringen. Aber ich finde das nicht lustig. Der englische Adlige, stolz und aufrecht hinter seiner kleinen Riege von Vorfahren, taub wie die Posaunen, tump wie die Bussarde, borniert wie abgezirkelte Felder. Das lässt mich kalt. War es nicht der hochehrwürdige erste Viscount Halifax, der als Schatzkanzler während seiner gesamten Amtszeit entschlossen jede weitere Hilfe für Irland verweigerte? Die Hungersnot forderte 1 Million Tote. Und kann man sich wirklich hinter dem hochehrwürdigen zweiten Viscount, Halifax Vater, seines Zeichens königlicher Kammerdiener, Sammler von Gespenstergeschichten, die einer seiner Söhne nach seinem Tod veröffentlichte, verstecken? Zudem hat dieser Fauxpas nichts Außergewöhnliches. Es ist kein einfacher Ausrutscher eines alten Spinners, vielmehr eine gesellschaftliche Erblindung, eine Leichenhalle. Aber in puncto Ideen war Halifax nicht zimperlich. So schrieb er über sein Treffen mit Hitler an Baldwin: »Nationalismus und Rassismus sind starke Kräfte, die ich jedoch weder als widernatürlich noch als unmoralisch erachte.« Und etwas weiter: »Ich kann nicht daran zweifeln, dass diese Leute die Kommunisten aufrichtig hassen. Und ich versichere Ihnen, dass wir an ihrer Stelle das Gleiche empfinden würden.« So viel zu den Prämissen dessen, was noch immer Appeasement-Politik genannt wird. Einschüchterungen. Wir waren also bei den Anstandsbesuchen. Dabei hatte Hitler am 5. November, rund 10 Tage bevor Lord Halifax mit den Deutschen über den Frieden beratschlagen sollte, seinen Heerführern anvertraut, wie er gewaltsam einen Teil Europas zu besetzen gedenke. Als erstes würde man in Österreich und der Tschechoslowakei einfallen. Man fühlte sich in Deutschland ein bisschen beengt. Und da man den Grund seines Verlangens nie ganz ausschöpft, den Kopf immer nach verblichenen Horizonten verrenkt, und da eine Prise Größenwahn gekoppelt mit einer paranoiden Störung die Schräge noch unwiderstehlicher macht, war nach Herders Spinnereien und Fichtes Reden, seitdem von Hegel gepriesenen Volksgeist und Schellings Traum von der Weltseele, der Begriff des Lebensraums nichts Neues mehr. Natürlich, dieses Treffen war geheim geblieben, aber so bekommt man eine Ahnung von der Stimmung in Berlin kurz vor Halifax Visite. Und das ist noch nicht alles. 9 Tage vor seinem Besuch, am 8. November, hatte Goebbels in München eine große Kunstausstellung mit dem Thema »Der ewige Jude« eröffnet. So viel zum Drumherum. Niemand konnte die Vorhaben der Nazis, ihre brutalen Absichten, verkennen. Der Reichstagsbrand am 27. Februar 1933, Dachau und die Zwangssterilisierung geistig behinderter Menschen im selben Jahr, die Nacht der langen Messer im darauffolgenden, 1935 dann das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre und die Nürnberger Gesetze. Das war schon eine ganze Menge. In Österreich, auf das sich die Ambitionen des Reichs sofort konzentrierten, war Bundeskanzler Dollfuß, der mit seinen 1,50 Meter alle Macht an sich gerissen hatte, bereits 1934 von den österreichischen Nazis ermordet worden. Schuschnigg, sein Nachfolger, setzte seine autoritäre Politik fort. Dementsprechend pflegte Deutschland mehrere Jahre lang eine verlogene Diplomatie, ein Potpourri aus Attentaten, Erpressungen und Verführungsmanövern. Knapp 3 Monate nach Halifax Besuch schließlich verschärft Hitler den Ton. Schuschnigg, der kleine österreichische Despot, wird nach Bayern zitiert. Die Stunde des Diktats hat geschlagen. Die Zeit der heimlichen Machenschaften ist vorbei. Am 12. Februar 1938 begibt sich Schuschnigg nach Berchtesgaden zu einem Treffen mit Adolf Hitler. Als Skiläufer verkleidet trifft er am Bahnhof ein. Das Alibi für seine Reise ist ein Wintersportaufenthalt. Und während man seine Skiausrüstung im Zug verstaut, wird in Wien rauschend gefeiert. Es ist Fasching. Die fröhlichsten Daten überschneiden sich mit den finstersten Zusammenkünften der Geschichte. Blaskapelle, Kadrille, Abschlussfeuerwerk. Unter einer Lawine von Konfekt spielt man einen der vor Eleganz und Charme sprühenden 150 Strauß-Walzer. Gewiss, Der Wiener Karneval ist weniger berühmt als der in Venedig oder Rio. Die Masken sind nicht ganz so schön, die Tänze nicht ganz so feurig. Nichts weiter als eine Abfolge von Bällen. Trotz allem ein gewaltiges Fest. Die Körperschaften des kleinen katholischen Ständestaats organisieren die Feierlichkeiten. So macht sich der als Skiläufer verkleidete österreichische Kanzler zu einer kuriosen nächtlichen Reise auf, während sein Land im Sterben liegt und die Österreicher feiern. Morgens am Salzburger Bahnhof wartet nur ein dünner Cordon Gendarmen. Es ist kalt und feucht. Der Wagen mit Schuschnigg an Bord fährt am Flugfeld entlang und biegt dann auf die Bundesstraße ein. Der weite graue Himmel stimmt ihn nachdenklich. Seine Träumerei überlässt sich den Schwingungen des Wagens, mischt sich unter die Reifflocken. Jedes Leben ist elend und einsam. Alle Wege sind traurig. Man nähert sich der Grenze. Schuschnigg überfällt eine plötzliche Beklommenheit. Er hat das Gefühl, sich am Rand der Wahrheit zu befinden. Er starrt auf den Schädel des Chauffeurs. An der Grenze empfängt ihn Franz vom Papen. Sein schmales, elegantes Gesicht beruhigt den Kanzler. Während er in den Wagen steigt, verkündet vom Papen, dass 3 deutsche Generäle an der Besprechung teilnehmen. Sie haben wohl nichts dagegen, fügt er beiläufig hinzu. Der Einschüchterungsversuch ist plump. Die brutalsten Machenschaften verschlagen uns die Sprache. Man traut sich nicht, etwas zu sagen, ein überhöfliches und überschüchternes Wesen in unserem Inneren antwortet an unserer Stadt. Es sagt das Gegenteil von dem, was angezeigt wäre. So protestiert Schuschnigg nicht. Und das Auto fährt weiter, als wäre nichts gewesen. Während sein toter Blick an den Straßenrand schweift, überholt sie ein Militärlastwagen, gefolgt von 2 gepanzerten Wagen der SS. Der österreichische Bundeskanzler verspürt eine dumpfe Angst. Was sucht er nur in diesem Wespennest? Langsam klettert man Richtung Berchtesgaden hinauf. Schuschnigg starrt auf die Kiefernwipfel und bemüht sich, sein Unbehagen zu bezähmen. Er schweigt. Auch vom Papen sagt kein Wort. Dann hält der Wagen vor dem Berghof. Das Tor öffnet und schließt sich wieder. Schuschnigg hat das Gefühl, in einer grässlichen Falle zu sitzen. Die Unterredung auf dem Berghof. Nach einigem höflichen Hin und Her schließen sich gegen 11 Uhr morgens die Türen von Adolf Hitlers Arbeitszimmer hinter dem österreichischen Bundeskanzler. Vorhang auf. Für eine der grandiosesten und groteskesten Szenen aller Zeiten. Ein einziges Zeugnis ist uns überliefert. Es stammt von Kurt von Schuschnigg. Im schmerzlichsten Kapitel seiner Memoiren, ein Requiem in Rot-Weiß-Rot, beginnt sein Bericht nach einem etwas beflissenen Motto aus dem Tasso an einem der Fenster des Berghofs. Auf Hitlers Geheiß hat sich der österreichische Bundeskanzler soeben gesetzt. Mit leichtem Unbehagen schlägt er immer wieder die Beine übereinander. Er fühlt sich bleiern und kraftlos. Die Angst von vorhin ist wieder da, baumelt von der Kassettendecke, verkriecht sich unter den Sesseln. Weil er nicht genau weiß, was er sagen soll, wendet Schuschnigg den Kopf und bewundert die Aussicht. Dann preist er enthusiastisch die entscheidenden Besprechungen, die in diesem Arbeitszimmer stattgefunden haben müssen. Sofort fährt Hitler ihm über den Mund. Wir sind ja nicht zusammengekommen, um von der schönen Aussicht und vom Wetter zu reden. Schuschnigg ist wie gelähmt. Er versucht, mit einer geschraubten und ungeschickten Ansprache wieder Boden gut zu machen und kommt auf das dürftige Abkommen vom Juli 1936 zu sprechen, als sei er nur hergekommen, um vorübergehende Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. In einer verzweifelten Anwandlung an seinen guten Willen geklammert, wie an einen schlaffen Rettungsring, erklärt der österreichische Kanzler, in den letzten Jahren eine dezidiert deutsche Politik betrieben zu haben. Darauf hatte Adolf Hitler nur gewartet. So, das nennen Sie eine deutsche Politik, Herr Schuschnigg? Sie haben im Gegenteil alles dazu getan, um eine deutsche Politik zu vermeiden, brüllt er. und nach einer unklugen Rechtfertigung von Seiten Schuschniks legt Hitler außer sich eine härtere Gangart ein. Übrigens hat Österreich nie etwas getan, was dem Deutschen Reich genützt hat. Seine ganze Geschichte ist ein ununterbrochener Volksverrat. Sofort werden Schuschniks Hände feucht. Und wie groß ihm der Raum erscheint. Dabei wirkt alles ganz friedlich. Die Sessel haben geschmacklose Bezüge, die Kissen sind zu weich, die Holzvertäfelungen regelmäßig, die Lampenschirme von kleinen Bommeln gesäumt. Plötzlich steht Schuschnigg unter dem weiten Winterhimmel allein im kalten Gras, direkt gegenüber die Berge. Das Fenster wird riesengroß. Hitler heftet seine blassen Augen auf ihn. Schuschnigg schlägt erneut die Beine übereinander und nestelt an seiner Brille. Einstweilen nennt Hitler ihn Herr Schuschnigg. Schuschnigg redet ihn unerschütterlich mit Herr Reichskanzler an. Hitler hat ihn abgeschmettert und Schuschnigg hat sich zu seiner Rechtfertigung damit gebrüstet, eine deutsche Politik zu betreiben. Nun beschimpft der deutsche Kanzler Österreich, brüllt, sein Beitrag zur deutschen Geschichte sei gleich null und Schuschnigg, tolerant und großherzig, anstatt auf dem Absatz Kehrt zu machen und die Unterredung zu beenden, kramt, wie ein guter Schüler verzweifelt in seinem Gedächtnis nach einem berühmten österreichischen Beitrag zur Geschichte. Mit rasender Hast und größter Verwirrung wühlt er in den Taschen der Jahrhunderte. Doch sein Gedächtnis ist leer. Die Welt ist leer. Österreich ist leer. Die Augen des Führers haben ihn hartnäckig im Visier. Und was fördert er nun, von seiner Verzweiflung getrieben zutage? Beethoven. Den guten Ludwig van Beethoven, den bockigen Tauben, den Republikaner und verzweifelten Einzelgänger. Ja, er sollte Beethoven aus seinem Ruhesitz zerren, den Sohn eines Alkoholikers, den Spaniol. Beethoven ist es, den Kurt von Schuschnigg, der österreichische Bundeskanzler, der kleine Rassist und hasenfüßige Adlige aus der Tasche der Geschichte zieht und plötzlich wie ein weißes Tuch vor Hitlers Gesicht schwenkt. Armer Schuschnigg. Er bietet einen Musiker gegen den Wahn auf, die 9. Symphonie gegen die Bedrohung einer militärischen Aggression. Er bietet die 3 kurzen Noten der Appassionata auf, um zu beweisen, dass Österreich sehr wohl eine Rolle in der Geschichte gespielt habe. »So?« erwidert ihm Hitler mit einem unvermuteten Schnabelhieb. »Der ist in meinen Augen ein Niederdeutscher gewesen.« »Und das stimmt.« Schuschnigg hat überhaupt nicht daran gedacht. Beethoven ist Deutscher, daran gibt es nichts zu rütteln. Er wurde in Bonn geboren. Und egal, wie man es dreht und wendet, selbst wenn man verstohlen an der Decke zieht und sämtliche Annalen der Geschichte durchforstet, Bonn ist nie, wirklich nie eine österreichische Stadt gewesen. Bonn ist von Österreich genauso weit entfernt wie Paris. Beethoven könnte auch Rumäne, ja sogar Ukrainer sein. Das ist auch nicht weiter weg. Und wenn wir schon einmal dabei sind, warum nicht gleich Kroate oder Marseille? Denn aufs Ganze betrachtet ist Marseille auch nicht viel weiter von Wien entfernt. Ein Wahlösterreicher, stammelt Schuschnigg. Wie mancher andere. In der Tat, ein Treffen zwischen Staatschefs sieht anders aus. Das Wetter war trüb, die Unterredung endete. Man musste gemeinsam zu Mittag essen. Seite an Seite geht es treppab. Bevor er den Speisesaal des Berghofs betritt, sticht Schuschnigg eine Porträtbüste von Bismarck ins Auge. Das linke Lid des großen Reichskanzlers hängt unerbittlich über dem Auge. Der Blick ist kühl, desillusioniert, die Haut wirkt schlaff. Man betrat den Saal und setzte sich. Hitler an die Tischmitte, der österreichische Bundeskanzler vis-à-vis. Die Mahlzeit verlief ohne Zwischenfälle. Hitler wirkte entspannt, zeigte sich sogar gesprächig. Mit kindischer Begeisterung erzählte er, dass er in Hamburg die größte Brücke der Welt bauen lassen würde. Offenbar außerstande, sich zu bremsen, fügte er hinzu, dass er dort bald auch gewaltige Wolkenkratzer errichten wolle. Dann könnten die Amerikaner sehen, dass in Deutschland schöner und größer gebaut würde als in den Vereinigten Staaten. Anschließend ging man in den Salon. Der Kaffee wurde von jungen SS-Männern serviert. Schließlich zog Hitler sich zurück und der österreichische Bundeskanzler begann unverzüglich zu rauchen wie ein Schlot. Die Fotografien, die wir von Schuschnigg kennen, zeigen uns zwei Gesichter. Ein verkniffenes, freudloses und ein anderes, schüchterner, in sich gekehrt, fast verträumt. Eine berühmte Aufnahme zeigt ihn mit zusammengekniffenen Lippen. Er wirkt verloren, sein Körper drückt eine gewisse Preisgabe aus, ein Zusammensinken. Die Fotografie ist 1934 in seiner Genfer Wohnung entstanden. Schuschnigg steht, er wirkt besorgt. In seinem Ausdruck liegt etwas Schlaffes, Unentschlossenes. Es sieht aus, als hielte er ein Blatt Papier in der Hand, aber das Bild ist unscharf, ein dunkler Fleck zieht sich über den unteren Teil des Fotos. Wenn man aufmerksam hinschaut, merkt man, dass er mit seinem Arm das Revers seiner Jackentasche zerknautscht. Außerdem sieht man auf der rechten Seite einen merkwürdigen Gegenstand, möglicherweise eine Pflanze, in den Bildausschnitt ragen. Doch so wie ich diese Fotografie gerade beschrieben habe, kennt sie niemand. Dafür muss man in die Bibliothèque Nationale de France gehen, in die Abteilung für Radierungen und Fotografien. Die uns bekannte Fassung wurde zugeschnitten, mit Ausnahme einiger Unterarchivare, die mit dem Ordnen und Bewahren der Dokumente betraut sind, hat nie jemand das hochgeklappte Revers an Schuschnigs Jackentasche, den seltsamen Gegenstand rechts im Bild, vielleicht besagte Pflanze, oder das Blatt Papier gesehen. Die zugeschnittene Fotografie vermittelt einen ganz anderen Eindruck. Ihr eignet etwas Offizielles, Geziemendes. Man musste nur ein paar belanglose Millimeter, ein kleines Stückchen Wahrheit abschneiden, um den österreichischen Bundeskanzler seriöser und nicht so verdattert wie auf der ursprünglichen Aufnahme dreinschauen zu lassen. Ganz so, als verleihe die Tatsache, dass man das Bildfeld etwas eingeengt, ein paar überflüssige Elemente getilgt und die Aufmerksamkeit auf ihn konzentriert hatte, Schuschnigg mehr Substanz. Nichts ist unschuldig in der Kunst des Erzählens. Doch vorerst geht es auf dem Berghof weder um Substanz noch um Geziemendes. Hier lässt man nur einen Bildausschnitt gelten, nur eine Überzeugungskunst, eine einzige Durchsetzungsstrategie, die Angst. Ja, hier regiert die Angst. Vorbei die anspielungsreichen Höflichkeitsfloskeln, die dezenten Autoritätsbekundungen, der schöne Schein. Er zittert, der kleine Junker. Vor allem kommt Schuschnigg nicht darüber hinweg, dass man so mit ihm zu reden wagt. Er sollte es übrigens später einem seiner Mitarbeiter gestehen. Er fühlt sich beleidigt. Und trotzdem geht er nicht, gibt kein Zeichen von Unmut zu erkennen. Er raucht. Er raucht Kette. Zwei lange Stunden vergehen. Gegen 16 Uhr werden Schuschnigg und sein Berater zu Ribbentrop und von Papen in einen Nebenraum gebeten. Man präsentiert ihnen die wenigen Punkte eines neuen Abkommens zwischen beiden Ländern und bedeutet ihnen, dass es sich dabei um die ultimativen Zugeständnisse des Führers handle. Was genau fordert dieses Abkommen? Zunächst einmal fordert es, mit einer hohlen und nichtssagenden Formulierung, dass Österreich und das Reich sich in außenpolitischen Fragen, die beide Länder gemeinsam angehen, absprechen sollen. Es fordert, und jetzt kommt es hart auf hart, das freie Bekenntnis zur nationalsozialistischen Weltanschauung in Österreich sowie die Ernennung des Nazis Seyß Inquart zum Sicherheitsminister mit unbeschränkter Polizeikompetenz. Eine ungeheuerliche Einmischung. Es fordert des Weiteren, dass auch Dr. Fischböck, ebenfalls ein notorischer Nazi, als Kabinettsmitglied ernannt werden solle. Außerdem fordert es die Amnestie für alle in Österreich inhaftierten Nazis, einschließlich der Blutverbrecher. Es fordert, dass alle nationalsozialistischen Beamten und Offiziere ihre früheren Posten zurückerhalten sollten. Es fordert den planmäßigen Austausch von knapp 100 Offizieren beider Armeen und die Ernennung des Nazis Gläs Horstenau zum österreichischen Verteidigungsminister. Schließlich fordert es, der äußerste Affront, die Entlassung der österreichischen Propagandaleiter. Diese Maßnahmen sollten binnen einer Woche umgesetzt werden und im Gegenzug, ein großartiges Zugeständnis, bestätigt Deutschland den Weiterbestand der Abmachungen vom Juli 1936 und die Anerkennung der Unabhängigkeit des Bundesstaates Österreich, die soeben gänzlich unterhöhlt worden waren. Zum Schluss dann folgende, nach allem Gelesenen schier unglaubliche Formulierung: Deutschland verzichtet auf jede innerpolitische Einmischung. Das ist ja wohl nicht ernst gemeint. Die Diskussion beginnt und Schuschnigg versucht, die deutschen Forderungen herunterzuschrauben. Vor allem aber will er sein Gesicht wahren. Man erörtert Detailfragen. Sie wirken wie Kröten rings um einen Tümpel, die sich reihum dasselbe Auge und denselben Zahn weiterreichen. Schließlich willigt Ribbentrop ein, 3 Punkte anzupassen, um nach 10 Verhandlungen ein paar unbedeutende Veränderungen aufzunehmen. Plötzlich wird die Diskussion unterbrochen. Hitler lässt nach Schuschnigg rufen. Das Arbeitszimmer badet im Schein der Lampen. Hitler geht mit großen Schritten auf und ab. Wieder verspürt der österreichische Bundeskanzler ein unbehagliches Gefühl. Sobald er sich gesetzt hat, schnauzt Hitler ihn an und verkündet, er stimme einem letzten Schlichtungsversuch zu. Hier ist der Entwurf. Verhandelt wird nicht, ich ändere keinen Beistrich. Sie haben entweder zu unterschreiben oder alles Weitere ist zwecklos. Ich werde dann im Laufe der Nacht meine Entschlüsse zu fassen haben. Der Führer hat sein ernstestes und finsterstes Gesicht aufgesetzt. Schuschnigg steht vor seinem Augenblick der Schmach oder der Gnade. Wird er vor dieser schlechten Schmierenkomödie einknicken und das Ultimatum akzeptieren? Der Körper ist ein Instrument der Lust. Adolf Hitlers Körper zappelt, haltlos. Er ist steif wie ein Automatenmensch und glibberig wie Spucke. Hitlers Körper muss Träume und Bewusstsein durchdrungen haben. Man meint ihn, in den Schatten der Zeit, auf den Mauern der Gefängnisse und tief unter den Gurtbetten zu finden. Überall dort, wo Menschen Schattenbilder eingeritzt haben, die sie heimsuchen. Vielleicht war also in dem Moment, als Hitler Schuschnigg sein Ultimatum an den Kopf warf, in dem Moment, als das Schicksal der Welt durch die launischen Koordinaten von Raum und Zeit für einen Augenblick, einen einzigen Augenblick, in Kurt von Schuschnigs Händen lag. Ein paar hundert Kilometer weit entfernt Louis Sutter, in seinem Heim in Balaigue, gerade dabei, einen seiner kuriosen Reigen mit den Fingern auf eine Papiertischdecke zu malen. Hässliche und furchterregende Hampelmänner tummeln sich am Horizont der Welt, wo eine schwarze Sonne kreist. Sie laufen und fliehen in alle Richtungen, dringen aus dem Nebel, Skelette, Gespenster, armer Sutter. Er hatte bereits mehr als 15 Jahre in dem Heim verbracht. 15 Jahre, in denen er seine Angstvorstellungen auf billige Papierfetzen und aus dem Papierkorb gefischte Umschläge malte. Und in diesem Augenblick, da sich auf dem Berghof das Schicksal Europas entscheidet, erscheinen mir seine kleinen rätselhaften Gestalten, die sich wie Drähte verbiegen, als Vorzeichen. Weit, sehr weit weg von zu Hause hatte Sutter im Ausland, am anderen Ende der Welt, einen langen Aufenthalt verbracht und war in einem beunruhigenden Verfallszustand zurückgekehrt. Danach hatte er von der Hand in den Mund gelebt. In der Urlaubssaison arbeitete er als Musiker bei Tanztees, während ihm allenthalben der Ruf des Verrücktseins vorauseilte. In sein Gesicht prägte sich eine tiefe Melancholie ein. Er wurde in die Klinik in Balaigue eingewiesen. Gelegentlich riss er aus. Dann brachte man ihn wieder zurück, ausgezehrt und halb erfroren. Oben in seinem Zimmer häufte er Zeichnung um Zeichnung an, einen riesigen Stapel von Skizzen mit schwarzen, unförmigen Wesen, große, zuckende, siechende. Sein eigener Körper war unendlich mager, erschöpft von seinen langen Gängen durch die Natur. Seine Wangen waren hohl und eingefallen, er hatte keine Zähne mehr. Da er wegen der Arthrose, die seine Hände verformte, schließlich nicht mehr in der Lage war, einen Pinsel oder eine Zeichenfeder zu halten, begann er um 1937 mit den Fingern zu malen, die er in Tinte tunkte. Er war fast 70 Jahre alt. Damals entstanden seine schönsten Werke. Er malte Kohorten unruhiger und frenetischer, schwarzer Silhouetten, wie Trauben aus Blut, Heuschreckenflüge. Und dieses rasende Treiben lebte in Louis Sutters Kopf als grauenerregende Obsession. Wenn man jedoch bedenkt, was während seiner langen Jahre des Freiheitsentzugs im Palais im Jura andernorts in Europa vor sich ging? Kann man diesen langen Bach aus gekrümmten, gepeinigten und gestikulierenden schwarzen Körpern, diese Colliers aus Kadavern, als Omen deuten? Fast so, als filmte der arme, in seinen Wahn eingeschlossene Sutter mit den Fingern unwillkürlich das langsame Sterben der ihn umgebenden Welt. So, als ließe der alte Sutter die ganze Welt, die Gespenster der ganzen Welt hinter einem ärmlichen Leichenwagen herlaufen. Alles verwandelt sich in Flammen und dichten Rauch. Er taucht seine krummen Finger in das kleine Tintenfass und offenbart uns die tote Wahrheit seiner Zeit. Ein großer Totentanz. Auf dem Berghof war man meilenweit von Louis Sutter entfernt, von seiner merkwürdigen Schüchternheit und von dem Speisesaal in Balaigue. Hier wurde eine niedrigere Arbeit verrichtet. In jener Minute, da Louis Sutter womöglich gerade seine geschundenen Finger in das Fass mit schwarzer Tinte tunkte, hatte Schuschnigg seine Augen auf Hitler geheftet. Er sollte später in seinen Memoiren schreiben, Hitler habe eine magische Gewalt auf Menschen ausgeübt. Und weiter, er zieht sie entweder mit magnetischer Kraft an sich und lässt sie nicht mehr los aus dem Banne, oder er stößt sie vom ersten Moment an ebenso heftig ab, sodass sich ein Abgrund auftut, der nie mehr Brücken tragen kann. Wir sehen, dass Schuschnigg nicht mit esoterischen Erklärungen geizt. Das rechtfertigt seine Schwächen. Der Reichskanzler ist ein übernatürliches Wesen, jenes Geschöpf, das Goebbels Propaganda uns zeigen möchte. Trügerisch, furchteinflößend und genialisch. Schließlich gibt Schuschnigg nach. Und es kommt noch schlimmer. Er stammelt. Dann erklärt er sich zu unterschreiben bereit, bringt aber einen Einwand vor, wie er schüchterner und willensschwächer, ja, weichlicher kaum sein könnte. Ich mache nur darauf aufmerksam, setzt er in einer merklichen, ihn sicher entstellenden Mischung aus Bosheit und Schwäche hinzu, dass Sie, Herr Reichskanzler, von dieser Unterschrift allein nichts haben. In diesem Augenblick muss er Hitlers Überraschung ausgekostet haben, den einzigen, winzigen Funken Überlegenheit, den er Adolf Hitler abtrotzen kann. Ja, auch er muss Lust empfunden haben, auf eine andere Weise, vielleicht wie eine Schnecke mit ihren weichen Fühlern, ganz sicher sogar. Das Schweigen nach seiner Antwort währt eine Ewigkeit. Schuschnigg genießt sein Stückchen Unbesiegbarkeit und windet sich auf seinem Sessel. Hitler wirkt irritiert. Was hört er da? Nach unserer Verfassung, Schuschnigg setzt noch einen drauf, ernennt das Staatsoberhaupt, also der Bundespräsident, die Mitglieder der Regierung. Auch die Amnestie ist ein Vorrecht des Bundespräsidenten. Aha, das ist es. Er begnügt sich nicht damit, Adolf Hitler nachzugeben, er muss sich auch noch hinter einem anderen verschanzen. Jetzt, wo sich seine Macht vergiftet, ist er, der kleine Autokrat, plötzlich bereit, sie zu teilen. Das Erstaunlichste ist jedoch Hitlers Reaktion. Er stammelt nun seinerseits. Da haben Sie recht. Als begreife er nicht genau, was gerade vor sich geht. Die verfassungsrechtlichen Einwände sind ihm zu hoch. Und er, der aus Propagandagründen stets den Schein aufrechterhalten will, muss nun eine unvermutete Verwirrung empfinden. Mit dem Verfassungsrecht ist es wie mit der Mathematik. Es hilft nichts zu schummeln. Wieder stammelt er, das müssen Sie. Und jetzt wird sich Schuschnigg lustvoll seinen Sieg auf der Zunge zergehen lassen haben. Endlich hat er ihn am Wickel. Mit seinem Recht, mit seinem Jurastudium und seiner Doktorarbeit. Es ist geschafft. Der brillante Anwalt hat den unbedarften kleinen Agitator am Wickel. Ja, das Verfassungsrecht existiert, und zwar nicht für Termiten und Mäuse, nein, für Kanzler und echte Staatsmänner. Denn eine Verfassungsnorm, Verehrtester, versperrt ihnen den Weg genauso radikal wie ein Baumstamm oder eine Polizeikontrolle. Im Zustand äußerster Erregung reißt Hitler die Tür seines Arbeitszimmers auf und brüllt in den Vorraum: General Keitel! und wieder zu Schuschnigg gewandt, ich werde sie dann rufen lassen. Schuschnigg geht hinaus, hinter ihm schließt sich die Tür. Bei den Nürnberger Prozessen hat General Keitel die nun folgende Szene geschildert. Er war der einzige Zeuge. Als der General sein Arbeitszimmer betrat, bat Hitler ihn, sich zu setzen, und setzte sich seinerseits. Hinter den geheimnisvollen Holztüren erklärte der Führer, dass er ihm eigentlich nichts Besonderes zu sagen habe, bevor er für eine Weile reglos und schweigend sitzen blieb. Niemand rührte sich. Hitler war in seine Gedanken vertieft, Keitel saß wortlos neben ihm. Der Reichskanzler sah in Keitel nämlich eine Spielfigur, eine simple Spielfigur, weiter nichts, und genauso gebrauchte er ihn. Dementsprechend geschah, so bizarr es auch anmuten mag, während der langen Minuten jener Beratung nichts, rein gar nichts, zumindest Keitels Worten zufolge. Unterdessen befürchten Schuschnigg und sein Berater das Schlimmste, sogar ihre Verhaftung. Eine Dreiviertelstunde verstreicht. Mit Ribbentrop und von Papen setzen sie mechanisch die Erörterungen der einzelnen Punkte fort. Wozu eigentlich, nachdem Hitler doch erklärt hatte, er werde keinen Beistrich ändern? Schuschnigg muss es dennoch als beruhigend empfunden haben. Die Situation sollte um jeden Preis wie das Normalste der Welt erscheinen. Er tut also weiterhin so, als handle es sich um eine veritable Konferenz zwischen Staatschefs, als sei er noch immer der Vertreter eines souveränen Staats. In Wirklichkeit vermeidet er lediglich, seiner ausweglosen Situation einen offiziellen Anstrich zu geben, durch den sie unwiederbringlich würde. Endlich lässt Hitler Schuschnigg zurückrufen. Jetzt. Das Geheimnis der Kunst zu gefallen. Warm folgt auf kalt, die Tonlage wechselt von einem Akt zum anderen. Sind die Dornen auf einmal verschwunden? Ich habe mich entschlossen, zum ersten Mal in meinem Leben von einem gefassten Entschluss noch einmal abzugehen, erklärt Hitler. Als machte er eine ungeheuerliche Konzession. In diesem Moment lächelt er womöglich. Wenn Gangster oder Wahnsinnige lächeln, ist ihnen nur schwer zu widerstehen. Man will die Quelle seines Unglücks schnellstmöglich abstellen, will seinen Frieden. Und zwischen zwei Episoden moralischer Folter besitzt ein Lächeln vermutlich seinen besonderen Reiz, ein unvermuteter Lichtblick zwischen den Wolken. Also, ich wiederhole Ihnen, setzt Hitler in einer plötzlichen Mischung aus Ernst und Vertraulichkeit hinzu, es ist der allerletzte Versuch. Innerhalb von 3 Tagen erwarte ich die Durchführung. Und nun, da sich nicht nur nichts geändert hat, ja, da die Änderungswünsche nicht berücksichtigt wurden und der Ablauf des Ultimatums ohne triftigen Grund um 5 Tage vorverlegt worden ist, akzeptiert Schuschnigg ohne zu mucken. Als hätte er ein Zugeständnis errungen, beugt er sich am Ende seiner Kräfte einem noch verheerenderen Abkommen als dem ersten. Als die Schriftstücke im Sekretariat verschwunden sind, plaudert man angeregt weiter. Hitler nennt Schuschnigg nun Herr Bundeskanzler. Das ist wirklich der Gipfel. Schließlich unterzeichnet man die maschinengeschriebenen Exemplare und der Reichskanzler bittet Schuschnigg und seinen Berater zum Souper. Höflich schlagen sie die Einladung aus. Anleitung zum Unentschlossensein. Im Laufe der nächsten Tage praktizierte die deutsche Armee diverse Einschüchterungsmanöver. Hitler hatte seine besten Generäle gebeten, die Vorbereitungen zu einem Einmarsch zu simulieren. Etwas Außergewöhnliches. Denn auch wenn man im Laufe der Militärgeschichte schon allerlei Finden begegnet ist, diese hier ist anderer Art. Es handelt sich nicht um einen Teil der Strategie oder Taktik. Nein, fürs Erste führt ja niemand Krieg. Es ist ein rein psychologisches Manöver, eine Drohung, eine kuriose Vorstellung. Die deutschen Generäle bei den Vorbereitungen zu einer Theateroffensive. Wahrscheinlich hat man die Motoren knattern, die Propeller brummen lassen und schadenfroh die Lastwagen im Leerlauf an die Grenze gestellt. Im Wiener Arbeitszimmer von Bundespräsident Miklas kriecht die Angst hoch. Die Manöver tun ihre Wirkung. Die österreichische Regierung glaubt, dass die Deutschen allen Ernstes ihren Einfall vorbereiten. So kommt man auf die wahnwitzigsten Ideen. Man meint, Hitler besänftigen zu können, indem man ihm seine Heimatstadt Braunau am Inn offeriert. Mitsamt ihren 10.000 Einwohnern, dem Fischbrunnen, dem Krankenhaus und den Brauereien. Ach, schenken wir ihm doch seine Geburtsstadt, sein Geburtshaus mit den hübschen muschelförmigen Bogenfeldern, schenken wir ihm ein Stück seiner Erinnerungen, damit er uns in Frieden lässt. Schuschnigg weiß gar nicht, was er sich noch alles ausdenken soll, um seinen kleinen Thron zu behalten. Da er einen unmittelbaren deutschen Angriff befürchtet, fleht er Miklas an, dem Abkommen zuzustimmen und Seyß Inquart zum Sicherheitsminister zu ernennen. Seyß Inquart ist kein Untier, beruhigt Schuschnigg ihn. Ein gemäßigter Nazi, ein echter Patriot. Und alles in allem bliebe man so unter Leuten aus gutem Hause. Denn Seyß Inquart, der Nazi, und Schuschnigg, der kleine, von Hitler tyrannisierte Diktator, sind praktisch befreundet. Beide haben Jura studiert, haben Justinians Institutionen durchforstet und selbst geschrieben. Ersterer eine gelehrte kleine Randbemerkung über herrenlose Sachen, ein mysteriöses juristisches Konzept der Römer. Letzterer einen vielbeachteten Beitrag über irgendeinen umstrittenen Punkt des Kirchenrechts. Außerdem hegen beide eine abgöttische Liebe zu Musik. Sie bewundern Bruckner und unterhalten sich gelegentlich über seine musikalische Sprache im Reichskanzleitrakt der Hofburg, dort, wo der Wiener Kongress stattgefunden hatte, in den Gängen, durch die mit spitzen Schnürstiefeln und giftiger Zunge einst Talleyrand gewandelt war. Schuschnigg und Seyß Inquart sprechen über Bruckner im Schatten Metternichs, auch er ein Spezialist des Friedens. Sie sprechen über Anton Bruckners Leben, seine Frömmigkeit und Bescheidenheit. Bei diesen Worten beschlägt Schuschnigs Brille, seine Stimme wird heiser. Vielleicht denkt er an seine erste Frau, an den furchtbaren Autounfall, an die Jahre der Reue und Trauer. Seyß Inquart schiebt seine kleine Käferbrille hoch und drechselt, während er an den Fenstern der Eingangshalle entlangstreift, lange Phrasen. Mit einer gewissen Rührung flüstert er, Bruckner, der Unglückliche, sei 3 Monate lang in einer Klinik interniert gewesen. Schuschnigg senkt den Kopf. Und nachdenklich erzählt Seyß Inquart auf der Stirn ein unbestimmtes Aderschlagen, wie Anton Bruckner während dieser langen, sehr langen und eintönigen Spaziergänge die Blätter an den Bäumen gezählt habe, wie er mit heimlicher und steriler Verbissenheit von einem Baum zum anderen gegangen sei, um angstvoll die quälende Anzahl wachsen zu sehen. Doch auch die Pflastersteine nummerierte er durch, die Fenster an den Häusern, und wenn er mit einer Dame plauderte, konnte er nicht umhin, die Perlen ihrer Halskette zu zählen. Er zählte die Haare seines Hundes, das Haar der Passanten, die Wolken am Himmel. Man bezeichnete das als Zwangsneurose, wie ein Feuer, das ihn verzehrte. Und so erörterte Seyß Inquart, den Blick auf die Kronleuchter der großen Eingangshalle geheftet, habe Bruckner seine musikalischen Themen durch grimassierende Pausen gewonnen. Offenbar gingen auch seine Symphonien auf eine streng durchdachte Anordnung, eine regelmäßige Abfolge von Themen zurück. Eine Hand auf dem Geländer der großen Treppe murmelt Seyß Inquart, man fände in ihnen eine Verkettung, die einem so strikten und unerbittlichen logischen Unterbau gehorche, dass es ihm unmöglich gewesen sei, seine 9. Symphonie zu vollenden. Den letzten Satz habe er 2 Jahre lang ruhen lassen, und seine unaufhörlichen Korrekturen hätten bisweilen bis zu 17 Fassungen ein und derselben Passage gezeitigt. Sicher war Schuschnigg von diesem wahnwitzigen System aus Zaudern und Reue fasziniert. Möglicherweise unterhielten sich Seyß Inquart und er, wir haben ein Zeugnis davon, deshalb am allerliebsten über Bruckners 9. Symphonie. Mit ihren grandiosen Blechbläsern, ihrer verstörenden Stille, dem Atem der Klarinette und jenem Moment, in dem die Geigen langsam ihre kleinen Blutsternchen ausspucken. Auch auf Furtwängler kamen sie häufig zu sprechen, auf seine auffällig hohe Stirn, sein sanftes Musikergesicht und den kleinen Stock, den er wie ein Zweiglein hält. Und schließlich kamen sie auf Nikisch. Und über Arthur Nikisch, der unter der Leitung von Richard Wagner Beethoven gespielt hatte, über das Dirigat von Arthur Nikisch, das so schlicht und dennoch in der Lage war, im Orchester die vollsten Klänge zu erzeugen, als würde er mit einer winzigen, überlegenen Geste die Eingeweide des Werks von den Tintenzeichen der Partitur befreien, über Nikisch, der von Liszt dirigiert worden war, zu dessen Lehrern wiederum Salieri gezählt hatte, bescherte die Vorsehung ihnen Beethoven, Mozart und, ganz am Ende ihres Wahns, einen Hauch Haydn und damit die Berührung mit dem kältesten Elend. Denn Haydn war, lange bevor er zu dem wohlvertrauten, unerschöpflichen Komponisten von Opern, Symphonien, Messen, Oratorien, Konzerten, Märschen und Tänzen wurde, der arme Sohn eines Stellmachers und einer Köchin gewesen. Ein elender Vagabund auf dem Wiener Pflaster, dessen Dienste man bei Beerdigungen und Hochzeiten in Anspruch nahm. Doch dieses Elend fällt nicht in Schuschniks und Seyß Inquarts Zuständigkeitsbereich, nein, die beiden nehmen lieber eine andere Abzweigung und entdecken mit Liszt die Salons des schönen Europa. Für Seyß Inquart sollte das Lustwandeln um einiges übler enden als für Schuschnigg. Nachdem er Posten in Krakau und Den Haag besetzt hatte, beschließt er seine erbärmliche Karriere als Mitläufer in Nürnberg. Und dort streitet er natürlich alles ab. Er, einer der Hauptakteure der Einverleibung Österreichs ins Dritte Reich, hatte nichts getan. Er, dem der SS-Ehrentitel des Obergruppenführers verliehen worden war, hatte nichts gesehen. Ihm, Reichsminister ohne Geschäftsbereich in Hitlers Regierung, hatte man nichts gesagt. Er, als stellvertretender Generalgouverneur von Polen in die brutale Niederschlagung des polnischen Widerstands verwickelt, hatte nichts angeordnet. Er, der schließlich Reichskommissar für die Niederlande werden sollte und laut Nürnberger Anklage mehr als 4000 Menschen hatte hinrichten lassen. Er, ein überzeugter Antisemit, der die Juden aus allen verantwortlichen Positionen vertrieben hatte und mit den Maßnahmen vertraut war, die zum Tod von ungefähr 100.000 niederländischen Juden führten, hatte nichts gewusst. Und während die Trompeten ertönen, diesmal allerdings für ihn, kramt er seine Anwaltsgewohnheiten hervor, plädiert, beruft sich auf das eine oder andere Schriftstück und studiert gewissenhaft die Bündel mit Beweisstücken. Nun steht er, der Sohn des Schuldirektors Emil Zeitig, der seinen Namen hatte ändern lassen, der seine frühe Kindheit im mährischen Stannern verbracht hatte und im Alter von 9 Jahren nach Wien gezogen war, am 16. Oktober 1946 mit 54 Jahren in Nürnberg über der Lehre. Und dort, auf dem Schafott, nachdem er in seiner Zelle wochenlang, Tag und Nacht, im Schein einer Fackel, gleißend wie eine eisige Sonne, beobachtet worden war, nachdem man ihn nachts über seine letzte Stunde aufgeklärt hatte, er die wenigen Stufen zum Hof heruntergegangen, mit unsicherem Schritt hinter den Soldaten hergelaufen und als letzter aufs Schafott gestiegen war, nachdem die anderen 9 Verurteilten alle tot waren, folgt nun er, strauchelnd der Platzanweiserin. In der Baracke, in der die Galgen aufgestellt sind und die aussieht wie ein heruntergekommener Hangar, war Ribbentrop der Erste gewesen. Weder hoheitsvoll wie so oft, noch unbeugsam wie während der Verhandlungen auf dem Berghof, sondern niedergeschmettert vom nahenden Tod. Ein hinkender Greis. Dann waren die 8 anderen dran gewesen, bis nun er, Arthur Seyß Inquart, an der Reihe ist. Er macht einen Schritt auf den Henker zu. John C. Woods sollte sein letzter Zeuge sein. Und wie ein geblendeter Schmetterling sieht Seyß Inquart plötzlich Woods aufgedunsenes Gesicht im Scheinwerferlicht. Ein medizinischer Bericht erläutert in einem widersprüchlichen, gestelzten Jargon, dass Woods leicht minder bemittelt gewesen sei. Wer ertrüge es sonst auch, ein solches Werk zu verrichten? Andere Zeugnisse sprechen von einem miesen Typen, einem großspurigen Alkoholiker. So wird erzählt, dass er ganz am Ende seiner Henkerlaufbahn, nach 15 Jahren treuer Verdienste, und nachdem er sich ein knappes Dutzend Whiskys hinter die Binde gekippt hatte, damit angab, 347 Verurteilte durch Erhängen hingerichtet zu haben. Eine umstrittene Zahl. Wie auch immer, Seit seinen bescheidenen Anfängen hat er an diesem Oktobertag schon eine ganze Menge Leute gehängt. Eine Fotografie zeigt ihn an einem anderen Tag des Jahres 1946, als er mit Beihilfe Johann Reichhardts, auch er ein Mann von Sack und Strick, die Hinrichtung von etwa 30 Verurteilten vornahm. Die linke Reihe für Woods, die rechte für Reichhardt, der seinerseits während des Dritten Reichs Tausende von Menschen hingerichtet hatte und den die Amerikaner speziell für ihre Zwecke anwarben. Da der Tod uns nun mal schenkt, was er zu bieten hat, war für Seyß Inquart dieses scharlachrote Mondgesicht die große Platzanweiserin. Seyß Inquart sucht nach Worten. Wo sind sie nur? Vorbei das ganze Salongeschwätz, die Befehle, die Beweisführungen aus dem Gerichtslokal. Ein Satz nur bleibt. Ein unbedeutender Satz. Die Wörter so fadenscheinig, dass man das Tageslicht hindurchsieht und die in eine seltsame Formulierung münden. Ich glaube an Deutschland. Endlich stülpt Woods ihm eine Kapuze über den Kopf und legt ihm die Schlinge um den Hals, bevor er die Falltür öffnet. Und Seyß Inquart verschwindet inmitten einer Welt in Trümmern im Loch. Ein verzweifelter Versuch. Noch sind wir erst am 16. Februar 1938. Ein paar Stunden vor Ablauf des Ultimatums gibt nun auch Miklas in seinem Präsidentenpalais verschanzt nach. Man begnadigt die Dollfuss-Mörder, Seyß Inquart wird zum Innenminister ernannt und die SA marschiert mit großen Fahnen durch die Straßen von Linz. Auf dem Papier ist Österreich erledigt. Es steht unter deutscher Vormundschaft. Aber, wie man sieht, hat nichts die Dichte des Albtraums oder die Strahlkraft des Schreckens. Eher eine schmierige Anmutung von Machenschaften und Hochstapelei. Weder gewaltsame Überlegenheit noch grausame, unmenschliche Worte, nur brutale Drohungen, eintönige, vulgäre Propaganda. Ein paar Tage später jedoch gerät Schuschnigg in Harnisch. Das erzwungene Abkommen stößt ihm sauer auf. In einem letzten Aufbäumen erklärt er vor dem Parlament, dass Österreich unabhängig bleiben und es keine weiteren Zugeständnisse geben werde. Es kommt zur Eskalation. Auf der Straße sehen Parteimitglieder der Nazis Angst und Schrecken. Die Polizei greift nicht ein, weil der Nazi Seyß Inquart bereits Sicherheitsminister ist. Nichts ist schlimmer als diese verbitterten Massen. Die Milizen mit ihren Armbinden und militärischen Abzeichen, eine Jugend in falschen Zwickmühlen, die ihre Wallungen mit einem unseligen Abenteuer vergeudet. In diesem Augenblick spielt Schuschnigg, der kleine österreichische Diktator, seine letzte Karte aus. Oh, dabei musste er doch nur zu gut wissen, dass es in jeder Partie ein kritisches Stadium gibt, jenseits dessen man sich unmöglich wieder berappeln kann. Man kann nur noch zusehen, wie der Gegner mit vollen Händen seine Trümpfe ausspielt und die Stiche einheimst. Damen, Könige, alles, was man nicht rechtzeitig abgelegt und fiebrig auf der Hand behalten hat, in der Hoffnung, es nicht zu verlieren. Denn Schuschnigg ist nichts. Er verkörpert nichts. Er ist niemandes Freund und niemandes Hoffnung. Schuschnigg bündelt sogar sämtliche Schwächen. Die Arroganz des Adels und völlig rückständige politische Ansichten. Wer 8 Jahre zuvor eine paramilitärische katholische Jugendgruppe angeführt und auf der Leiche der Freiheit getanzt hat, kann nicht hoffen, dass sie ihm auf einmal zu Hilfe eilt. Kein Sonnenstrahl wird unvermittelt seine Nacht erhellen. Kein Lächeln wird auf dem Gesicht des Gespensts erblühen, um ihn zu seiner letzten Pflicht zu ermutigen. Kein marmornes Wort wird seinem Mund entfleuchen, kein Gnadenfunken, kein Bote des Lichts. Nichts. Sein Gesicht wird nicht in Tränen baden. Schuschnigg ist nur ein Kartenspieler, eine Kalkulierungsniete. Er scheint wirklich an die Redlichkeit des deutschen Nachbarn geglaubt zu haben, an die Loyalität der gleichwohl erpressten Abkommen. Er erschreckt sich ein bisschen spät. Er beschwört die einst verhöhnten Göttinnen, fordert lächerliche Zusagen für eine mausetote Unabhängigkeit. Er hatte der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen wollen. Jetzt ist sie es, die zu ihm kommt, ganz dicht heran, grauenvoll und unvermeidlich, und sie spuckt ihm das schmerzliche Geheimnis seiner Kompromisse ins Gesicht. Mit der letzten Regung eines Ertrinkenden bittet er die seit 4 Jahren verbotenen Gewerkschaften und die Sozialdemokratische Partei um Unterstützung. Angesichts der Gefahr willigen die Sozialisten ein. Unverzüglich schlägt Schuschnigg eine Volksbefragung über die Unabhängigkeit des Landes vor. Hitler tobt. Am 11. März um 5 Uhr morgens wird Schuschnigg von seinem Kammerdiener für den längsten Tag seines Lebens geweckt. Er setzt seine Füße auf den Boden, das Parkett ist kalt. Er schlüpft in seine Hausschuhe. Man berichtet ihm von weitreichenden deutschen Truppenbewegungen. Die Grenze bei Salzburg ist geschlossen, der Eisenbahnverkehr zwischen Deutschland und Österreich unterbrochen. Eine Blindschleiche kriecht durch die Finsternis. Seine Lebensmüdigkeit ist unerträglich. Er fühlt sich plötzlich alt, steinalt. Aber er wird genug Zeit haben, um über all das nachzudenken. Er wird während des Dritten Reichs 7 Jahre im Gefängnis sitzen und sich 7 Jahre lang fragen können, ob es eine gute Idee gewesen war, damals seine kleine paramilitärische katholische Gruppe zu gründen. 7 Jahre, um zu ergründen, was wirklich katholisch ist und was nicht, um Licht und Asche voneinander zu scheiden. Selbst mit gewissen Privilegien ist die Haft eine schwere Prüfung. Erst nachdem er von den Alliierten befreit worden war, sollte er endlich ein geruhsames Leben führen. Und als wären für uns alle 2 Leben möglich. Als könnte das Spiel des Todes unsere Träume zerstören. Als hätte er im Schatten dieser 7 Jahre Gott gefragt, wer bin ich? Und als hätte Gott ihm geantwortet, ein anderer. Sollte der ehemalige Bundeskanzler in die Vereinigten Staaten übersiedeln und zu einem vorbildlichen Amerikaner werden, zu einem ebensolchen Katholiken und zu einem vorbildlichen Universitätsprofessor an der katholischen St. Louis University. Es hätte nicht viel gefehlt und er hätte im Morgenmantel mit McLuhan über die Gutenberg-Galaxis debattieren können. Ein Tag am Telefon. Gegen 10 Uhr morgens, während Albert Lebrun, Präsident der Französischen Republik, einen Beschluss über die kontrollierte Herkunftsbezeichnung, den berühmten Beschluss vom 11. März 1938, paraffiert und derweil sein Blick an den Fensterflügeln seines Arbeitszimmers hinabgleitet, überlegt, ob die Weine von Emmerange und Prussilly wirklich diese Herkunftsbezeichnung verdienen, während es regnet und kleine Tropfen an die Scheibe hämmern, wie bei einem von Anfängerhand ausgeführten Klavierstück, denkt Albert Lebrun in einem Anflug von Poesie, während er den Beschluss auf einen riesigen Stapel legt, alles wie Kraut und Rüben und einen anderen nimmt, der das Budget der Lotterie Nationale für das kommende Geschäftsjahr festlegt. Es muss das 5. oder 6. sein, das er seit seinem Amtsantritt unterschrieben hat. Denn manche Beschlüsse kommen ihm, wie die Mauersegler auf den hohen Bäumen am Seineufer, Jahr für Jahr wieder auf den Schreibtisch geflattert. Während sich Albert Lebrun also unter dem unermesslichen Egoismus seines Lampenschirms in endlosen Grübeleien verliert, bekommt Bundeskanzler Schuschnigg in Wien Adolf Hitlers Ultimatum. Entweder ziehe er die Volksbefragung zurück oder Deutschland werde in Österreich einmarschieren. Jede Diskussion ist ausgeschlossen, vorbei, der Traum der Tugend, es gilt, sich abzuschminken und das Kostüm auszuziehen. 4 endlose Stunden vergehen. Um 14 Uhr, sein Mittagessen musste er platzen lassen, sagt Schuschnigg die Volksbefragung endlich ab. Puh, jetzt wird wieder alles so wie früher. Spaziergänge an der Donau, klassische Musik, nichtssagendes Gebrabbel, Torten von Demel oder Sacher. Aber nein, das Untier ist unersättlicher als er. Es verlangt Schuschnigs Rücktritt und die Ernennung Seyß Inquarts zum Bundeskanzler. Mehr nicht. Was für ein Albtraum, nimmt das denn gar kein Ende? Damals als junger Mann in italienischer Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg hätte Schuschnigg besser Gramschis Artikel als seine Liebesschmonzetten lesen sollen. Dort wären ihm vielleicht folgende Zeilen untergekommen. Wenn du mit einem Gegner diskutierst, versuch dich in ihn hineinzuversetzen. Schuschnigg aber hat sich noch nie in jemanden hineinversetzt, hat sich höchstens das Kostüm von Dollfuß übergeworfen, nachdem er ihm jahrelang die Stiefel geleckt hatte. Sich in jemanden hineinversetzen? Er wüsste nicht wozu. Er hatte sich weder in die verprügelten Arbeiter hineinversetzt, noch in die verhafteten Gewerkschafter, noch in die gefolterten Demokraten. Und jetzt sollte er sich auf einmal in Untiere hineinversetzen? Er zaudert. Es ist die allerletzte Minute seiner letzten Stunde. Und wie gewohnt kapituliert er. Er, die Stärke und Religion, er, die Ordnung und Autorität, sagt zu allem Ja und Amen. Man muss nur ruppig genug fordern. Er hatte der Freiheit der Sozialdemokraten ein klares Nein erteilt. Er hatte ein mutiges Nein zur Pressefreiheit gesprochen. Er hatte das gewählte Parlament mit einem Nein abserviert. Nein zum Streikrecht, Nein zum Recht auf Versammlung, Nein zur Existenz anderer Parteien. Dabei ist es derselbe Mann, den die edle St. Louis University in Missouri nach dem Krieg als Professor für Politikwissenschaften einstellen sollte. Sicher, er hatte eine ganze Menge Ahnung von Politikwissenschaften. Er, der sämtliche bürgerlichen Freiheiten mit einem Nein abgeschmettert hatte. Als die kurze Minute des Zögerns vorbei war, unterdessen stürmte eine Meute von Nazis das Bundeskanzleramt, wandte sich der unbeugsame Schuschnigg, der Mann des Neins, die zum Diktator gewordene Verhandlung, an Deutschland und sprach mit belegter Stimme, geröteter Schnauze und feuchtem Blick ein zaghaftes Ja. Endlich. Es blieb ihm nichts anderes übrig, gesteht er uns in seinen Memoiren. Man tröstet sich, wie man kann. Im Grunde erleichtert, angeschlagen, aber erleichtert, begibt er sich sodann ins Präsidentenpalais. Er bietet Wilhelm Miklas, dem österreichischen Bundespräsidenten, seinen Rücktritt an. Jetzt aber, Überraschung, will Miklas, der Sohn eines kleinen Postangestellten, den man nur pro forma als Bundespräsidenten behalten hatte, der als Kaution diente und sich normalerweise damit begnügte, während der Zeremonien brav neben Dollfuß und später neben Schuschnigg zu stehen, dieser Trottel von Miklas ihm nun seine Demission verweigern. Scheiße. Man ruft Göring an. Göring hat die Nase voll von den verfluchten Österreichern. Er hätte gern seine Ruhe. Aber Hitler sieht das anders. Miklas muss den Rücktritt akzeptieren, brüllt er in jeder Hand einen Telefonhörer, es ist ein Befehl. Seltsam. Wie noch die überzeugtesten Tyrannen bis zum letzten ansatzweise die Form zu wahren versuchen. Als wollten sie nach außen hin die Abläufe nicht vergewaltigen, während sie doch ungeniert sämtliche Usancen niederwalzen. Man könnte meinen, dass ihnen die Macht nicht reicht. Dass es ihnen Genugtuung verschafft, ihre Gegner zu ihren eigenen Gunsten ein letztes Mal zu eben jenen Machtritualen zu zwingen, die sie selbst gerade demolieren. Wirklich, dieser 11. März nimmt kein Ende. Tick, tack, tick, tack. Der Zeiger der Wanduhr über Miklas Schreibtisch leistet unermüdlich seine winzige Holzwurmarbeit. Miklas ist keine große Leuchte. Er hat Dollfuß seine kleine Diktatur in Österreich errichten lassen und ohne ein Wort sein Präsidentenamt behalten können. Angeblich soll er in Bezug auf die Verfassungsverstöße in privater Runde Kritik geäußert haben. Eine schöne Bescherung. Dabei ist dieser Miklas ein eigenartiger Typ. Denn im schlimmsten Augenblick, am 11. März gegen 2 Uhr nachmittags, als alle einen gehörigen Bammel bekommen und Schuschnigg am laufenden Band Ja, Ja, Ja sagt, spricht Miklas ein Nein. Und zwar nicht einfach zu drei Gewerkschaftern, zwei Pressebossen oder einer Handvoll sozialdemokratischer Abgeordneter, er sagt Adolf Hitler Nein. Ein lustiger Vogel, dieser Miklas. Er, früher derartig blass, ein einfacher Statist, Präsident einer seit 5 Jahren verblichenen Republik, muckt plötzlich auf. Mit seinem dicken Honoratiorengesicht, seiner Melone und seiner Taschenuhr kann er auf einmal nicht mehr Ja sagen. Der Mensch ist niemals sicher. Ein armer Schlucker kann plötzlich tief in sich einen absurden Widerstand auftun, einen kleinen Nagel, einen Splitter. Und so kommt es, dass ein nicht sonderlich prinzipientreuer, ein dümmlicher Kerl ohne Selbstwertgefühl sich plötzlich aufbäumt. Oh, nicht lange, aber immerhin. Der Tag sollte für Miklas noch ein Weilchen dauern. Fürs Erste beugt er sich dem stundenlangen Druck. Die Nazis sind erleichtert. Sie, die mit ihren Panzern über rote Teppiche rollen, wollen um jeden Preis Miklas Einverständnis. Ja, Schuschnigg kann demissionieren, darin werde ich meine Meinung nicht mehr ändern. Eine überraschende Palinodie. Doch kaum hat er seine Zustimmung gegeben, kaum ist Schuschnigg in der Versenkung der Geschichte verschwunden, die beschwichtigten Nazis schicken sich an, einen schimmernden Sekt auf Seis Inquarts Intronisierung zu köpfen, zupft der gute Miklas sie gegen 19.31 Uhr am Ärmel, um ihnen zu sagen, dass er zwar sein Einverständnis zum Rücktritt dieses Tölpels von Schuschnigg gegeben habe, sich aber kategorisch weigere, Seis Inquart zu ernennen. Es ist mittlerweile gut und gerne 20 Uhr. Die Deutschen, die den Schulbüchern zufolge vor allem darauf bedacht waren, den Schein zu wahren, um die natürlich völlig nichtsahnende internationale Gemeinschaft nicht kirre zu machen, haben die Drohungen nun satt und beschließen, sich über Miklas hinwegzusetzen. Sei es drum, dass Seis Inquart noch nicht Bundeskanzler ist, dann nimmt man ihn eben als Sicherheitsminister in die Pflicht. Damit man der Wehrmacht befehlen kann, die österreichische Grenze ohne allzu offensichtliche Rechtsverletzungen zu passieren, bedeutet man Seis Inquart, er möge die Deutschen doch bitte in sein schönes Land einladen. Und zwar schnell und offiziell. Oh, natürlich, er ist nur Minister, aber weil Bundespräsident Miklas ihn nicht zum Kanzler ernennen will, muss man dem Protokoll eben ein bisschen auf die Sprünge helfen. Da kann man noch so erpicht auf das Verfassungsrecht sein, die Umstände sind zwingend, dagegen ist nicht anzukommen. Man wartet also auf Seis Inquarts Anruf, das kurze Telegramm, mit dem er die Nazis um ihre Unterstützung ersuchen wird. Es ist 20.30 Uhr und nichts geschieht. Der Sekt steht in den Gläsern. Was zum Himmel macht dieser Seis Inquart bloß? Man hatte gehofft, dass es zackig gehen und er schnell sein kleines Telegramm aufsetzen würde, damit man sich endlich zu Tisch setzen könnte. Hitler ist außer sich, er wartet seit Stunden. Völlig am Ende mit den Nerven gibt er um Punkt 20.45 Uhr den Befehl, in Österreich einzumarschieren. Schade um Seis Inquarts Einladung. Es muss auch ohne gehen. Schade um das Recht, um die Satzungen, Verfassungen und Verträge, schade um die Gesetze, dieses Normative und Abstrakte, dieses allgemeine und unpersönliche Geschmeiß, Konkubinen Hammurabis, angeblich für alle die gleichen, Flittchen. Ist die vollendete Tatsache nicht das robusteste aller Rechte? Man wird ohne irgendjemandes Erlaubnis in Österreich einmarschieren und man tut es aus Liebe. Kaum ist die Invasion beschlossen, glaubt man, dass eine offizielle Einladung trotz allem ratsam wäre. Und so setzt man das Telegramm auf, das man selbst gern bekommen hätte. So verhält es sich eben mit der Liebe. Manche diktieren ihrer Geliebten die Briefchen, die sie sich erträumen. 3 Minuten später erhält Seis Inquart den Telegrammtext, den er Adolf Hitler schicken soll. Mit einem subtilen Rückkopplungseffekt würde der Einmarsch zur Einladung. Das Brot muss zu Fleisch werden, der Wein zu Blut. Jetzt aber, schon wieder eine Überraschung, scheint der überaus diensteifrige Seis Inquart nicht unbedingt gewillt, Österreichs Haut zu verkaufen. Die Minuten verstreichen, doch kein Telegramm trifft ein. Während die Nazis schon die wichtigsten Machtzentren besetzt haben und Seis Inquart sich noch immer hartnäckig weigert, sein Telegramm abzuzeichnen, während in Wien Szenen des Wahnsinns toben, mörderische Aufständische, Feuersbrände, Geschrei, Juden, die an den Haaren über die trümmerübersäten Straßen geschleift werden, während die großen Demokratien nichts zu merken scheinen, England gemütlich schnurrend zu Bett gegangen ist, Frankreich in süßen Träumen schwebt und kein Hahn nach Österreich kräht, da endlich ernennt der alte Miklas mit seinen schweren Schultern zuckend, erschöpft und sicher überdrüssig am Ende eines langen Korridors aus Diskussionen, irgendwann widerstrebend den Nazi Seis Inquart zum österreichischen Bundeskanzler. Die größten Katastrophen kommen oft auf leisen Sohlen. Abschiedslunch in der Downing Street. Am nächsten Tag war Ribbentrop von Chamberlain zu einem Abschiedslunch in London eingeladen. Nach mehreren Jahren in England war der Botschafter des Deutschen Reichs soeben befördert worden, zum Außenminister. Dementsprechend war er nochmal für ein paar Tage nach London gekommen, um sich zu verabschieden und seine Hausschlüssel abzugeben. Chamberlain nämlich, der mehrere Wohnungen besaß, soll, wie gemunkelt wird, vor dem Krieg Ribbentrops Vermieter gewesen sein. Aus dieser harmlosen Tatsache, aus diesem sonderbaren Konflikt zwischen Mann und Image, aus diesem Vertrag, mit dem Neville Chamberlain, genannt der Vermieter, sich gegen einen Preis, die Miete, verpflichtete, Joachim von Ribbentrop die friedliche Nutzung seines Hauses am Eaton Square zu garantieren, hatte niemand die geringste Konsequenz gezogen. Chamberlain kassierte die Miete vermutlich zwischen zwei schlechten Nachrichten, zwischen zwei Tiefschlägen. Aber die Geschäfte müssen nun mal laufen. Niemand fand daran also etwas Ungewöhnliches. Man maß dieser Marginalie des römischen Rechts nicht die geringste, ja keinerlei Bedeutung bei. Einen armen, wegen Diebstahls verurteilten Teufel konfrontiert man mit einer langen Latte an Vorstrafen. Plötzlich sprechen die Tatsachen überdeutlich. Betreffen die Tatsachen hingegen Chamberlain, ist Vorsicht geboten. Es empfiehlt sich eine gewisse Zurückhaltung. Seine Appeasement-Politik ist nichts als ein tief trauriger Fehler und seine Vermietertätigkeit erscheint in der Geschichte lediglich als Fußnote. Der erste Teil des Essens ging bei bester Laune vonstatten. Ribbentrop referierte über seine sportlichen Heldentaten und kam, nach ein paar Scherzen über sich selbst, auf die Freuden des Tennis zu sprechen. Sir Alexander Cadogan hörte ihm höflich zu. Er begann mit einer langen Abschweifung über den Aufschlag und über jenen kleinen, mit Filz überzogenen Gummiplaneten, den Ball, dessen Lebensdauer so ungeheuer kurz sei, wie er betont, nicht einmal die Dauer eines Matches. Dann erwähnte er den großen Bill Tilden, der wie ein Halbgott serviert und die Tennisszene der 20er Jahre unangefochten beherrscht habe, wie es künftig niemandem mehr gelingen werde. 5 Jahre lang verlor Tilden kein einziges Spiel. Er gewann 7-mal in Folge den Davis Cup. Er praktizierte das, was ein Kanonenaufschlag genannt wurde. Und sein Körperbau eignete sich perfekt für diese grandiose Vorstellung. Er war groß und dünn, hatte breite Schultern und riesige Hände. Ribbentrop spickte seine sprudelnde Rede mit pikanten Anekdoten und Enthüllungen. So sei Tilden zu Beginn seiner längsten Siegesserie ein Stück vom Finger amputiert worden. Er habe sich unglücklich am Drahtgitter aufgeschürft. Nach der Operation habe er noch besser gespielt, als sei dieses Stück Finger ein Irrtum der natürlichen Auslese gewesen, den die moderne Chirurgie korrigiert habe. Doch Tilden sei vor allem ein Taktiker gewesen, insistierte Ribbentrop, während er sich die Lippen an seiner Serviette abwischte. Und sein Buch »The Art of Lawn Tennis« sei eine Fundgrube an Überlegungen zur Disziplin des Tennis. Wie Ovids Buch über die Liebeskunst. Vor allem aber Quintessenz des Daseins für denjenigen, der von seinen Jugendfreunden liebevoll Ribbensnob genannt wurde, sei Bill Tilden lässig. Zutiefst lässig. Und elegant. Seine Rückhand gleiche einer Verbeugung. Dabei sei er auf dem Platz ein absoluter Monarch. Niemand vermöge über ihn zu triumphieren. Und sogar die Siege seiner Gegner, da war er schon über 40, machten ihm den ersten Platz, den er sich durch seinen vornehmen Stil bei allen Matches verdiente, nicht streitig. Anschließend sprach Ribbentrop ein bisschen über sich und sein eigenes Spiel. Um ehrlich zu sein, gingen Sir Cadogan diese Tennisgeschichten schrecklich auf die Nerven. Lächelnd lauschte er dem Reichsminister. Auch Mrs. Chamberlain saß seit Beginn des Essens in der Falle und ließ den Wortschwall höflich über sich ergehen. Ribbentrop war inzwischen bei seinem Jugendaufenthalt in Kanada angelangt, als er mit weißem Hemd und weißer Hose auf dem Platz seines Slippers sträflich strapaziert und quasi auf Knopfdruck Asse serviert hatte. Er stand sogar auf, um einen Lob zu mimen und hätte um ein Haar ein Glas umgeworfen, doch nein, er fing es noch rechtzeitig ab. Es ging als kleiner Sketch durch. Wieder kam er auf Tilden zu sprechen. Auf die 12.000 Menschen, die ihn um 1920 hatten sehen wollen, was damals als absoluter Rekord galt und auch heute noch eine alarmierende Zahl ist. Vor allem aber sei er die Number One geblieben, wiederholte Ribbentrop mehrfach, über Jahre hinweg Number One. Gott sei Dank kam jetzt der Hauptgang. Zur Vorspeise war eisgekühlte Melone gereicht worden und Ribbentrop hatte sie ohne Sinn und Verstand heruntergeschlungen. Als Hauptgang gab es eine Poularde de Louan à la Lucien Tondré. Churchill machte ein Kompliment und brachte den Reichsminister, vielleicht um sich über Ribbentrop lustig zu machen und Cadogan aufzuziehen, wieder auf das Thema Tennis. Sei er nicht auch Schauspieler am Broadway gewesen, dieser Bill Tilden? Und Verfasser zweier scheußlicher Romane, Die Gespensterstraße und Erlahmter Schwung oder so etwas in der Art? Ribbentrop wusste es nicht. Er wusste im Übrigen vieles über Tilden nicht. Und so ging das Essen weiter. Der Botschafter des Reichs schien sich rundum wohlzufühlen. In der Nazi-Partei, einem Haufen aus Schurken und Verbrechern, war er Adolf Hitler übrigens wegen seiner Gewandtheit, seiner Old-Fashioned-Eleganz und seiner Höflichkeit aufgefallen. Seine hochmütige Haltung, gepaart mit einer untergründigen Unterwürfigkeit, hatte ihn bis auf den begehrten Posten des Außenministers katapultiert. Und so befand er sich an jenem 12. März 1938 in der Downing Street auf dem Gipfel dessen, was das Leben für ihn bereithielt. Er hatte seine berufliche Laufbahn als Importeur von Mumm und Pommery Champagner begonnen und Hitler hatte ihn nach England geschickt, um dort sein Lobbying für das Reich zu betreiben, die Herzen zu sondieren und hier und da ein paar Informationen aufzugabeln. Immer wieder bekräftigte er in dieser schwierigen Phase gegenüber Hitler, dass die Engländer zu einer Reaktion völlig außerstande seien. Stets ermutigte er den Führer zu den gewagtesten Aktionen, indem er seinen größenwahnsinnigen und brutalen Neigungen schmeichelte. Auf diese Weise hatte er, den Hitler insgeheim, so hartnäckig halten sich Vorurteile, selbst in Bezug auf die drastischsten Zerstörer der Gesellschaft, den kleinen Sektverkäufer nannte, die einzelnen Etappen des Nazi-Ruhms genommen. Als das Essen in vollem Gang war, ließ sich, wie Churchill in seinen Memoiren schreibt, ein Gesandter des Foreign Office melden. Möglicherweise war man gerade dabei, sich eine letzte Poulardenkeule zu teilen, sofern man nicht schon bei den Cornillottes au fromage blanc mit einem Glas Limonade war oder von der Tarte au Chien kostete. 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Butter, 1 bis 2 Eier, eine Prise Salz, etwas Zucker, einen Viertelliter Milch, ein bisschen Grieß und Wasser zum Glattrühren. Ich erspare Ihnen die Einzelheiten des Belags und der Backzeit. In der Downing Street wurde oft nach französischen Rezepten gekocht. Der Premierminister Neville Chamberlain war ganz verrückt danach. Ja, warum sollte man sich eigentlich nicht für das Kochen interessieren? Schließlich steht doch auch irgendwo in der Historia Augusta, dass der römische Senat stundenlang über die Soße zu einem Steinbutt beratschlagt hatte. Und so händigte der Gesandte des Foreign Office mitten im Gabelgeklimper Sir Cadogan einen Umschlag aus. Es entstand ein verlegenes Schweigen. Sir Cadogan schien eingehend zu lesen. Allmählich kamen die Gespräche wieder in Gang. Ribbentrop tat, als wäre nichts gewesen und säuselte der Gastgeberin 2, 3 Komplimente zu. Nun stand Cadogan auf und reichte Chamberlain die Mitteilung. Offenbar hatte das Gelesene Cadogan weder überrascht noch verstimmt. Er dachte nach. Chamberlain las nun seinerseits mit besorgter Miene. Unterdessen spielte Ribbentrop weiterhin seine Rolle als Plaudertasche. Soeben war das Dessert aufgetragen worden, Fraise de Bois cardinalisée nach Escoffier, eine echte Delikatesse. Man aß mit Inbrunst und Cadogan setzte sich mit dem Schriftstück wieder an seinen Platz. Churchill jedoch, der eines seiner großen Cockerspaniel-Augen öffnete und zu Chamberlain schweifen ließ, bemerkte eine scharfe Falte zwischen dessen Augen. Er schloss auf eine alarmierende Nachricht. Ribbentrop wiederum sah gar nichts. Er ließ es sich gut gehen und schwelgte in seinem neuen Ministerdasein. Auf Aufforderung Mrs. Chamberlains begab man sich in den Salon. Der Kaffee wird serviert. Ribbentrop beginnt, über französische Weine zu dozieren, seine Spezialität, und füttert damit für ein Weilchen die lahmende Unterhaltung. Um wer weiß, welche Aussage zu illustrieren, greift er nach einem unsichtbaren Glas auf dem Gipfel einer unsichtbaren Gläserpyramide und bringt einen schneidigen Toast aus. Das unsichtbare Glas ist gekühlt. Die ideale Temperatur des unsichtbaren Champagners liegt bei 6 Grad. Sein Dessertmesser klopft auf das Glas. Ribbentrop nickt zustimmend, er lächelt. Draußen hat es geregnet, Die Bäume sind nass, die Gehwege glänzen. Die Chamberlains bekunden, wenn auch höflich, ihre Ungeduld. Man kann einen solchen Empfang mit dem Minister einer europäischen Macht nicht einfach abkürzen. Es gilt, taktvoll zu bleiben und eine geeignete Gelegenheit zum Rückzug zu nutzen. Bald hatten auch die Gäste das Gefühl, dass irgendetwas vor sich ging und zwischen Chamberlain und seiner Frau eine unterirdische Unterhaltung verlief, die immer mehr Protagonisten mit einbezog: Cadogan, Churchill, nebst Gattin und einige andere. Es gab eine erste Aufbruchswelle. Doch die Ribbentrops blieben, unbeeinträchtigt von der allgemeinen Verlegenheit, er vor allem, den dieser Abschiedstag zu berauschen und um das elementarste Taktgefühl zu bringen schien. Man wurde ungeduldig, auch jetzt wieder auf durchaus höfliche Weise, ohne es zu zeigen. Natürlich konnte man einen Ehrengast nicht einfach vor die Tür setzen. Er musste schon von selbst begreifen, dass es an der Zeit war, endlich den Salon zu verlassen, in den Überzieher zu schlüpfen und in seinen großen Hakenkreuz-Mercedes zu steigen. Doch Ribbentrop begriff nichts, nicht einmal ansatzweise. Er plauderte. Auch seine Frau begann ein angeregtes Gespräch mit Mrs. Chamberlain. Die Atmosphäre bekam etwas Unwirkliches, da die Gastgeber durch einen dezenten Unterton in der Stimme ihre kaum merkliche Ungeduld bezeigten. Wahre Höflichkeit hätte sie spüren müssen. In solchen Momenten fragt man sich, ob man verrückt oder zu gewissenhaft ist, ob der andere die uns greifbar erscheinende Verlegenheit spürt. Aber nein, nichts. Das Hirn ist ein sonderbares Organ. Die Augen verraten keine Gedanken, die feinste Mimik ist für andere unlesbar, so als wäre der ganze Körper ein Gedicht, von dem wir brennen, von dem unsere Nachbarn jedoch kein Wort verstehen. Plötzlich hielt Chamberlain nicht mehr an sich und sagte zu Ribbentrop: »Bitte entschuldigen Sie, eine dringende Angelegenheit ruft mich.« Das war ein bisschen abrupt, aber er hatte kein anderes Mittel gesehen, um die Sache zum Abschluss zu bringen. Man erhob sich, die meisten Gäste verabschiedeten sich von den Gastgebern und verließen die Downing Street. Die Ribbentrops blieben unter den Letzten. Das Gespräch dauerte noch eine ganze Weile. Niemand erwähnte die Mitteilung, die Cadogan und Chamberlain während des Essens gelesen hatten und die zwischen ihnen schwebte wie ein kleines, papiernes Gespenst. Eine unbekannte Replik, die alle gern gehört hätten und die in Wahrheit der eigentliche Text dieser Farce war. Schließlich zogen sich alle zurück, allerdings erst nachdem Ribbentrop seinen Smalltalk vollständig abgespult hatte. Der frühere Laienschauspieler kostete gerade eine seiner heimlichen Rollen auf der großen Bühne der Geschichte aus. Ehemaliger Schlittschuhläufer, Golfer und Geiger, Ribbentrop versteht sich auf alles. Auf wirklich alles. Sogar darauf, das Ende eines offiziellen Essens so lange wie möglich hinauszuzögern. Er war schon ein komischer Vogel, eine bizarre Mischung aus Ignoranz und Verfeinerung. Angeblich machte er ganz grauenhafte Syntaxfehler und von Neurath, durch dessen Hände die von Ribbentrop an den Führer adressierten Absichtserklärungen wanderten, vermied es aus Boshaftigkeit tunlichst, sie zu korrigieren. Die allerletzten Gäste gingen. Auch das Ehepaar Ribbentrop brach auf. Der Chauffeur öffnete ihnen den Wagenschlag. Frau Ribbentrop raffte vorsichtig ihr Kleid zusammen und sie stiegen in ihr Auto. Jetzt ließen sie ihre Heiterkeit ungehindert Lauf. Die Ribbentrops lachten über den gelungenen Streich, den sie allen gespielt hatten. Selbstverständlich hatten sie augenblicklich gemerkt, wie beunruhigt Chamberlain wirkte, nachdem der Beamte des Foreign Office seine Mitteilung übergeben hatte. Natürlich wussten die Ribbentrops ganz genau, was diese Mitteilung enthielt. Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, Chamberlain und seinen Mitarbeiterstab möglichst viel Zeit verlieren zu lassen. So hatten sie das Essen, den Kaffee und schließlich die Gespräche im Salon bis an die Grenze des Zumutbaren in die Länge gezogen. Unterdessen hatte Chamberlain, noch mit dem Geplänkel über Tennis und dem Kosten der Makronen beschäftigt, nicht das Nötige veranlassen können. Die Ribbentrops hatten auf seine allzu große, fast krankhafte und noch vor der Staatsräson rangierende Höflichkeit gesetzt und ihn äußerst nutzbringend von seiner Arbeit abgehalten. Denn die vom Beamten des Foreign Office überbrachte Mitteilung, deren Rätsel sich über das endlose Essen hinzog, enthielt eine furchtbare Nachricht. Die deutschen Truppen waren soeben in Österreich einmarschiert. Blitzkrieg. Am Vormittag des 12. März erwarteten die Österreicher fieberhaft und mit unanständigem Frohlocken das Eintreffen der Nazis. In zahlreichen alten Filmen sieht man, wie die Leute vor einem Zeitungskiosk oder einem Kirmeswagen nach einem Hakenkreuzfähnchen verlangen. Überall stellt man sich auf die Zehenspitzen, klettert auf Gesimse, Mäuerchen und Straßenlaternen, egal worauf, Hauptsache man kann sehen. Doch die Deutschen lassen auf sich warten. Der Vormittag vergeht, dann verstrich auch der Nachmittag, merkwürdig. Hin und wieder schallte ein lautes Motorengeräusch über das Land. Die Fahnen gerieten in Bewegung, auf den Gesichtern erblühte ein Lächeln. Sie kommen, plärrte es allenthalben. Weit aufgerissene Augen starrten auf den Asphalt. Nichts. Man hoffte, fiel dann wieder in sich zusammen, ließ die Arme hängen und nach einer Viertelstunde hockte man aufs Neue plaudernd im Gras. Für den 12. abends hatten die Wiener Nazis zu Ehren Adolf Hitlers einen Fackelzug geplant. Die Zeremonie sollte ergreifend und großartig werden. Man wartete bis spät in die Nacht, aber niemand kam. Man verstand nicht, was vor sich ging. Die Männer tranken Bier und sangen, aber bald verloren sie die Lust zu singen. Unbestimmte Enttäuschung machte sich breit. Als endlich drei deutsche Soldaten aus dem Zug stiegen, herrschte großer Jubel. Deutsche Soldaten? Ein Wunder! Sie waren die Gäste der ganzen Stadt. Nie sind sie so geliebt worden wie in jener Nacht von den Wienern. Wien! Man schenkte ihnen deine ganzen Pralinen, all deine Tannenzweige, das ganze Wasser der Donau, die Winde der Karpaten, deine Ringstraße, dein Schloss Schönbrunn, deinen chinesischen Salon, das Napoleonzimmer, den Leichnam des Königs von Rom und den Säbel der Pyramiden. Alles. Dabei waren es nur drei Soldaten, die sich um die Einquartierung der Armee kümmern sollten. Doch man war so erpicht auf den Einmarsch, dass man sie im Triumph durch die Stadt trug. Und diese drei armen Schlucker verstanden nicht recht, weshalb sie eine solche Begeisterung auslösten. Sie wussten gar nicht, dass man sie derartig lieben konnte. Sie hatten sogar ein bisschen Angst. Liebe kann manchmal erschreckend sein. Dennoch begann man sich ein bisschen zu wundern. Wo war bloß die deutsche Kriegsmaschinerie? Was machten die Panzer? Die Panzerwagen? Und all die fabelhaften Tiere, die man einem versprochen hatte, wo waren sie? Wollte er sein heimatliches Österreich denn nicht mehr? Der Führer? Nein, nein, das war es nicht, aber man hörte erste Gerüchte, wagte jedoch kaum, sie auszusprechen. Vorsichtshalber musste man sich vor den Nazis, die immer mithörten, in Acht nehmen. Sicher war man sich nicht, aber die Situation schien das Gerücht zu bestätigen. Die fabelhafte deutsche Kriegsmaschinerie sei, nach ihrem unerhört schwungvollen Überqueren der Grenze, kläglich stecken geblieben. Tatsächlich war die deutsche Armee nur mit den größten Schwierigkeiten über die Grenze gelangt. In einer heillosen Unordnung und mit erschreckender Langsamkeit. Nun steckte sie nur knapp 100 Kilometer weiter fest, in der Nähe von Linz. Dabei soll so schönes Wetter gewesen sein an jenem 12. März. Ganz traumhaftes Wetter sogar. Alles hat so vielversprechend begonnen. Um 9 Uhr wird der Schlagbaum angehoben und hopp, schon steht man in Österreich. Es braucht weder Gewalt noch Donner. Nein, der Verliebte erobert mühelos, sanft und lächelnd. Die Panzer, die Lastwagen, die schwere Artillerie, der ganze Schnickschnack, alles rollt langsam gen Wien zur großen Balz. Die Braut hat ihr Einverständnis gegeben. Es ist keine Vergewaltigung, wie gern behauptet wurde, sondern ein Hochzeitsfest. Die Österreicher schreien sich die Seele aus dem Leib, versuchen sich so gut sie können am Nazigruß als Zeichen des Willkommens. Sie üben schon seit 5 Jahren. Doch die Strecke nach Linz ist beschwerlich. Die Fahrzeuge paffen, die Motorräder husten wie Motorhacken. Ah, Sie hätten besser daran getan, zu gärtnern, die Deutschen. Nur eine kleine Runde in Österreich zu drehen und dann brav wieder nach Berlin zurückzukehren, ihr ganzes Material in Traktoren zu verwandeln und im Tiergarten Kohlköpfe zu pflanzen. Denn in der Umgebung von Linz geht alles schief. Dabei ist der Himmel makellos, heiter, wie man sich ihn schöner nicht denken kann. Das Horoskop des 12. März klang für Waage, Krebs und Skorpion höchst vielversprechend. Für den Rest der Menschheit standen die Sterne allerdings verhängnisvoll. Die europäischen Demokratien beantworteten die Invasion mit faszinierter Resignation. Die Engländer, die von ihrem Bevorstehen wussten, hatten Schuschnigg benachrichtigt. Mehr taten sie nicht. Die Franzosen wiederum hatten keine Regierung. Die Ministerkrise kam wie gerufen. In Wien sollte an jenem Morgen des 12. März allein der Chefredakteur des Neuen Wiener Tagblatts, Emil Löbel, einen Artikel zu Ehren des kleinen Diktators Schuschnigg verfassen. Ein winziger Akt des Widerstands und fast der einzige. Im Laufe des Vormittags stürmte ein Trupp die Zeitung und warf ihn brutal aus der Redaktion. Die SA-Leute fielen in die Büros ein und verprügelten Angestellte, Journalisten und Redakteure. Dabei saßen beim Tagblatt keine Linken. Sie hatten nicht aufgemuckt, als sich das Parlament im Nichts aufgelöst hatte. Sie hatten den autoritären Katholizismus des neuen Regimes brav abgesegnet und die Säuberungen in den Redaktionen unter Dollfuß gebilligt. Auch der Abschied der Sozialdemokraten, verhaftet und mit einem Berufsverbot gestraft, hatte sie nicht weiter verunsichert. Doch das Heldentum ist eine sonderbare, sehr relative Angelegenheit. Und alles in allem ist es an jenem Morgen zugleich rührend und beängstigend, dass Emil Löbel als einziger Einspruch erhebt. In Linz sah es kaum anders aus. Man hatte die Stadt grässlichen Säuberungen unterzogen und zu einer Hochburg der Nazis gemacht. Überall wurde atemlos gesungen, in der Hoffnung, von Minute zu Minute den Führer kommen zu sehen. Es ist, als ob alle da wären. Die Sonne strahlt, das Bier fließt in rauen Mengen. Der Vormittag verstreicht. Man döst in der Ecke einer Kneipe vor sich hin und, da nichts die Zeit anhält, ist es plötzlich Mittag. Über dem Pöstlingberg steht die Sonne im Zenit. Die Brunnen versiegen, die Familien gehen zum Mittagessen nach Hause. Die Donau wälzt ihre Wellen. Die herrliche Kakteensammlung im Botanischen Garten ist voller Konfetti. Die Spinnen denken, es wären Fliegen. In Wien wird an den Theken der Kaffeehäuser geflüstert, die Deutschen seien immer noch nicht in Wels, vielleicht noch nicht mal in Meckenhofen. Böse Zungen feixen, sie hätten sich in der Richtung geirrt und führen gerade gen Susa oder Damiette. Auf Wiedersehen im nächsten Jahr im Bobino. Doch manche raunen etwas von einer Panne, einer gigantischen Benzinpanne, einem ernsthaften Versorgungsproblem. Hitler war in seinem Dienstwagen aus München aufgebrochen, das Gesicht vom eisigen Wind gepeitscht. Sein Mercedes fährt durch die tiefen Wälder. Er hatte geplant, zunächst in Braunau, seiner Geburtsstadt, Station zu machen, dann in Linz, der Stadt seiner Jugend, und schließlich in Leonding, wo seine Eltern begraben waren. Alles in allem eine nette Reise. Gegen 16 Uhr hatte Hitler die Grenze bei Braunau überquert. Das Wetter war strahlend, aber klirrend kalt. Seine Wagenkolonne bestand aus 24 Automobilen und etwa 20 Kleinlastwagen. Sie sind alle da, die SS, die SA, die Polizei, sämtliche Armeekorps. Man wird eins mit der Menge. Man hält kurz vor dem Geburtshaus des Führers, hat jedoch keine Zeit zu verlieren. Man ist ohnehin schon spät dran. Kleine Mädchen halten Blumensträuße, die Menge schwenkt ihre kleinen Hakenkreuzfähnchen, alles läuft nach Plan. Mitten am Nachmittag hat die Wagenkolonne schon zahlreiche Dörfer passiert. Hitler lächelt, fuchtelt mit der Hand, das Hochgefühl ist ihm anzusehen. Am laufenden Band streckt er die Hand zum Hitlergruß aus, vor Scharen von Bauern oder jungen Mädchen. Meist begnügt er sich jedoch mit dieser merkwürdigen Geste, die Chaplin so treffend parodiert hat, und winkelt mit einer nachlässigen, weiblich anmutenden Bewegung den Arm an. Ein Panzerstau. Blitzkrieg ist eine einfache Formel. Ein Wort, das die Werbung dem Fiasko angehängt hat. Der Theoretiker dieser aggressiven Strategie heißt Guderian. In seinem Buch mit dem knappen, knackigen Titel »Achtung, Panzer« entwickelt Guderian seine Blitzkriegtheorie. Natürlich hat er John Frederick Charles Fuller gelesen. Er hat sein Machwerk über Yoga verschlungen und fiebrig seine wahnwitzigen Prophezeiungen studiert, in denen er das furchtbare Geheimnis der Welt zu ergründen glaubte. Vor allem seine Beiträge über die Mechanisierung der Armeen haben ihm nächtelang den Schlaf geraubt. Und Fullers Schmöker gaben ihm, Guderian, zu denken. Ja, ihm gefiel diese begeisterte Darstellung eines heldenhaften und brutalen Krieges. Denn John Frederick Charles Fuller war begeistert. So begeistert, dass er wenig später Oswald Mosley unterstützen sollte, weil er die Trägheit der parlamentarischen Demokratien beklagte und sich ein stimulierenderes Regime wünschte. So wurde er zum Mitglied der Nordic League, die den Nationalsozialismus propagierte. Das kleine Konzil fand sich zu heimlichen Treffen in einem typischen englischen Cottage ein und erörterte stundenlang die Judenfrage. Zu seinen Sympathisanten zählten nicht nur ein paar Geschäftsinhaber aus Mayfair, oh nein, auch Lady Douglas Hamilton, als ausnehmend tierlieb bekannt, war mit dabei. Denn bekanntlich läuft alles Elend in der menschlichen Seele zusammen. Ferner verkehrte dort der gute Herzog von Wellington, Arthur Wellesley, Salonliebling und Eton-Absolvent, mit allen Annehmlichkeiten der Welt gesegnet und mithin unentschuldbar. Kenner von Properz und Lucan, der sicher in aller Herrgottsfrühe durch den Park seines Anwesens spazierte und, umringt von den Hirten Theokrits, in seine Rohrpfeife blies. Auch Sammler von Kunstwerken, vielleicht nicht der allerbesten, aber immerhin. Dabei hatte er doch einen schmalen Schädel, eine nachgiebige Unterlippe und einen abwesenden Blick, so dass er, wäre er in einem Vorort von London geboren, vermutlich stillschweigend übergangen worden wäre. Achtung, Panzer! An jenem 12. März 1938 eröffneten die Panzer die Parade. Heinz Guderian würde an der Spitze des 16. Armeekorps endlich seinen Traum verwirklichen. Vom ersten deutschen Sturmpanzerwagen waren 1918 20 Stück gebaut worden. Ein schweres Metallgerippe, 200 Pferdestärken, eine sperrige, pomadige und schwer zu handhabende Kinderkarre. Einer von ihnen lieferte sich gegen Ende des Ersten Weltkriegs ein Gefecht mit einem englischen Panzer und wurde unwiderruflich zerstört. Obgleich die Panzer seit dieser Feuertaufe erhebliche Fortschritte gemacht hatten, lag noch vieles im Argen. So steckte der Panzer IV, eines fernen Tages als Königin der Schlachten bekannt, an jenem Märztag im Jahr 1938 noch in den Kinderschuhen. Dieser kleine, von Krupp produzierte Unterstützungspanzer erbrachte als Kampfpanzer vorerst nur eine mittelmäßige Leistung. Seine dünne Panzerung war nicht in der Lage, den Antipanzergranaten standzuhalten. Sein kurzes Rohr konnte nur weiche Ziele angreifen. Der Panzer II war sogar noch kleiner, eine richtige Sardinenbüchse. Er war leicht und wendig, aber außerstande, die Panzerung eines feindlichen Fahrzeugs zu durchdringen und blieb selbst verwundbar. Kaum vom Band gelaufen, war er schon wieder überholt. Er war ursprünglich als Übungspanzer gedacht gewesen, aber die Produktion geriet ins Hintertreffen, der Krieg kam schneller als gedacht, und so musste er aktiven Dienst leisten. Der Panzer I schließlich war fast ein Panzerchen. Gerade einmal zwei Jungs passten hinein, die wie Yogis direkt auf dem Metall saßen. Er war zu anfällig und seine Bewaffnung war zu schwach. Dafür kostete er nicht viel, kaum mehr als ein Traktor. Der Versailler Vertrag hatte den Deutschen die Herstellung von Panzern untersagt, weshalb die deutschen Firmen mit Hilfe von Briefkastengesellschaften im Ausland produzierten. Offensichtlich dient diese Finanzierungstechnik von jeher den schädlichsten Manövern. Es hieß, Deutschland habe sich in aller Heimlichkeit eine fabelhafte Kriegsmaschinerie zugelegt. Und just auf diese neue Armee, Auf dieses endlich in vollem Licht erstrahlende Versprechen warteten an jenem 12. März 1938 die Österreicher an den Straßen. Kein Wunder also, dass man ein bisschen flatterig und fiebrig war unter dem strahlenden Himmel. Da aber glitt ein winziges Sandkorn in die fabelhafte deutsche Kriegsmaschine. Als erstes blieb eine komplette Riege von Panzern am Straßenrand liegen. Hitler, dessen Mercedes einen Schlenker machen musste, strafte sie mit einem verachtenden Blick. Dann weitere schwere Artilleriefahrzeuge mitten auf der Straße. Man konnte noch so laut hupen und brüllen, der Führer müsse vorbei, nichts zu machen. Die Panzer rührten sich nicht vom Fleck. Ein Motor ist etwas Herrliches. Ja, genau bedacht, ein wahres Wunder. Ein bisschen Treibstoff, ein Funken und zack, der Druck nimmt zu, schiebt den Kolben zurück, der wiederum die Drehung der Kurbelwelle auslöst, los geht's. Aber gut, so einfach ist es nur auf dem Papier, es braucht bloß etwas nicht zu funktionieren und schon haben wir den Schlamassel. Man ist völlig aufgeschmissen. Man muss mit den Händen in eine eklige Schmiere greifen, auf- und wieder zuschrauben. An jenem 12. März 1938 war es trotz strahlenden Sonnenscheins lausig kalt. Es war also kein Spaß, am Straßenrand die Werkzeugkiste hervorzukramen. Hitler ist außer sich. Das, was ein glanzvoller Tag werden sollte, eine leichtfüßige, hypnotische Durchreise, geriet ins Stocken. Verstopfung statt Geschwindigkeit, Erstickung statt Energie, Stau statt Schwung. In Städtchen wie Altheim oder Ried, so gut wie überall, warten die jungen Österreicher, das Gesicht vom Wind gerötet. Manche weinen vor Kälte. Auf dem großen Jahrmarkt der Persönlichkeiten wünschen sich die Französinnen damals Tino Rossi. In der Galerie Lafayette. Die Amerikanerinnen wollen zu den Hits von Benny Goodman swingen. Die Österreicherinnen aber pfeifen auf Tino Rossi oder Benny Goodman. Sie wollen Adolf Hitler. So hört man an den Ortseingängen immer wieder ein »Der Führer kommt«. Und da nichts passiert, redet man wieder über dieses und jenes. Tatsächlich waren nicht nur ein paar vereinzelte Panzer stecken geblieben, hier und da ein kleiner Panzerwagen. Nein, es handelte sich um den Großteil der deutschen Armee. Die Straße war nunmehr restlos blockiert. Ach, fast wie in einer Slapstick-Komödie. Ein wutschnaubender Führer, Mechaniker, die über die Fahrbahn hetzen, hastig gebrüllte Befehle in der rauen, überreizten Sprache des Dritten Reichs. Angesichts einer Armee, die über einen hineinbricht und mit 35 Stundenkilometern unter der strahlenden Sonne anrollt, bleibt einem die Spucke weg. Aber eine steckengebliebene Armee ist gleich null. Eine steckengebliebene Armee ist der Inbegriff von Lächerlichkeit. Der General bekam eine Abreibung ohnegleichen. Gebrüll, Beschimpfungen. Hitler machte ihn für das Fiasko verantwortlich. Die schweren Fahrzeuge mussten beiseite geräumt, ein paar Panzer abgeschleppt und ein paar Autos zur Seite geschoben werden, damit der Führer vorbei konnte. Endlich, nach Einbruch der Dunkelheit, erreichte er Linz. Bei eisigem Mondschein hieften die deutschen Truppen unterdessen in fliegender Hast möglichst viele Panzer auf die Ladeflächen der Güterzüge. Bestimmt ließ man ein paar Spezialisten aus München kommen, Eisenbahner und Kranführer. Und dann transportierten die Züge die Panzer wie Zirkuszubehör. Man musste nun mal um jeden Preis zu den offiziellen Zeremonien, zum großen Spektakel in Wien sein. Sicher, ein merkwürdiger Anblick. Die finsteren Umrisse, die Züge, die wie Leichenwagen nachts durch Österreich fuhren, mit ihrer Ladung aus Kampffahrzeugen und Panzern. Abgehörte Telefonate. Am 13. März, dem Tag nach dem Anschluss, stieß der britische Geheimdienst überraschend auf eine kuriose Telefonkomödie. »Also, mein lieber Ribbentrop«, klagte Göring, der für das Reich zuständig war, während Hitler seiner Heimat entgegeneilte, »diese Erzählung, wir hätten Österreich ein Ultimatum gestellt, ist natürlich Quatsch. Die österreichischen nationalsozialistischen Minister haben uns gebeten, ihnen Rückendeckung zu geben, damit sie nicht wieder völlig zusammengeknüppelt werden.« Ribbentrop gab zur Antwort: Das ist ja unglaublich. Das muss die ganze Welt erfahren. In diesem Ton ging das Telefonat eine gute halbe Stunde weiter. Dabei muss man sich das Gesicht derjenigen vorstellen, die diese seltsamen Sätze notierten und wahrscheinlich den Eindruck hatten, plötzlich in den Theaterkulissen zu stehen. Dann endet der Dialog. Göring spricht über das strahlende Wetter, den Himmel, die Vögel. Er stünde auf seinem Balkon, sagt er, und könne im Radio die Begeisterung der Österreicher hören. Das ist wunderbar, ruft Ribbentrop. 7 Jahre später, am 29. November 1945, ist dieser Dialog ein weiteres Mal zu hören. Wort für Wort, wohl weniger zögerlich und deutlicher ausformuliert, aber dieselben leichtfertigen Phrasen, dasselbe Gefühl des Hohns. Wir sind in Nürnberg, vor dem Internationalen Militärgerichtshof. Der beigeordnete Ankläger für die Vereinigten Staaten, Sidney Alderman, nimmt einen Stapel Papiere aus seinem Aktenordner, um die Anklage wegen Verbrechens gegen den Frieden zu erhärten. Das Gespräch zwischen Ribbentrop und Göring sei sehr erhellend. Aus ihm spreche ein sogenannter Double Talk, der die anderen Nationen bewusst in die Irre führe. Alderman beginnt zu lesen. Er liest den kleinen Dialog wie Repliken eines Theaterstücks. Als er den Namen Göring für den ersten Sprecher nennt, will der echte Göring in der Anklagebank schon aufstehen. Er begreift jedoch schnell, dass man ihn nicht aufruft, sondern ihm nur seine eigene Rolle und seine Tiraden vorlesen will. Mit monotoner, schleppender Stimme liest Alderman die kurze Szene. Göring: Also, Sie wissen ja, dass der Führer mich mit der Führung der Regierungsgeschäfte beauftragt hat. Und deshalb wollte ich Sie orientieren. Es ist ein unbeschreiblicher Jubel in Österreich, das können Sie ja durchs Radio hören. Ribbentrop: Ja, es ist fantastisch, was? Göring: Seyß-Inquart hatte Angst, dass sie mit Terror und Bürgerkrieg zusammengeschossen werden. Er hat uns gebeten, nunmehr unverzüglich einzumarschieren. Wir waren vorher an der Grenze aufmarschiert, weil wir ja nicht wissen konnten, gibt es Bürgerkrieg oder gibt es keinen. An jenem 13. März 1938 wusste Göring vor allem nicht, dass man eines Tages auf wahrheitsgetreuere Unterhaltungen Zugriff haben würde. Er hatte seine eigenen Dienststellen mit der Aufzeichnung seiner wichtigen Gespräche betraut. Und die Geschichte sollte sich eines Tages darauf berufen können. Wer weiß, vielleicht würde er ja auf seine alten Tage noch seinen gallischen Krieg schreiben. Dann könnte er sich auf die Aufzeichnungen stützen, die in den großen Momenten seiner Laufbahn flüchtig notiert worden waren. Er ahnte jedoch nicht, dass diese Aufzeichnungen nicht im Ruhestand auf seinem Schreibtisch, sondern hier in Nürnberg, zwischen den Händen eines Staatsanwaltes landen würden. Es wurden im Folgenden noch weitere Szenen zum Besten gegeben, etwa die, die sich 2 Tage früher, am Abend des 11. März, zwischen Berlin und Wien abgespielt hatten, als er glaubte, dass niemand ihm zuhörte. Niemand außer Seyß-Inquart oder dem Botschaftsrat Dombrowski, der als Vermittler fungierte, und natürlich demjenigen, der ihre fabelhaften Gespräche für die Nachwelt festhielt. Er wusste nicht, dass in Wirklichkeit die ganze Welt zuhörte. Oh nein, nicht in der Minute, in der er sprach, sondern aus der Zukunft. Aus jener Nachwelt heraus, nach der er schielte. So ist es. Alle Gespräche, die Göring an jenem Abend geführt hat, sind perfekt archiviert und zugänglich. Wie durch ein Wunder blieben sie vor den Bomben verschont. Göring: Wann gedenkt Seyß-Inquart also sein Kabinett zu bilden? Dombrowski: Um 21.15 Uhr. Göring: Das Kabinett muss um 19.30 Uhr stehen. Dombrowski: Um 19.30 Uhr. Göring: Kepler bringt Ihnen die Namen. Justiz ist klar, wissen Sie wen? Dombrowski: Ja, ja. Göring: Nennen Sie den Namen. Dombrowski: Ja, Ihr Schwager, nicht? Göring: Ja, genau. Stunde um Stunde diktiert Göring seine Tagesordnung, Schritt für Schritt. Aus der Kürze der Repliken spricht seine gebieterische Art, die Verachtung. Plötzlich wird der mafiöse Aspekt dieser Angelegenheit augenfällig. Knapp 20 Minuten nach der soeben zitierten Szene ruft Seiß Inquart zurück. Göring befiehlt ihm, sich sofort zu Miklas zu begeben und ihm deutlich zu signalisieren, dass er ihn bis um 19.30 Uhr zum Kanzler ernennen solle, andernfalls drohe der sofortige Einmarsch in Österreich. Auf einmal ist man meilenweit entfernt von dem launigen, für die englischen Spione bestimmten Geplauder zwischen Göring und Ribbentrop. Weit entfernt von den Befreiern Österreichs. Doch noch etwas anderes verdient unsere Aufmerksamkeit. Der Ausdruck, den Göring verwendet, jene Drohung vom Einmarsch in Österreich. Unverzüglich verknüpft man erschreckende Bilder damit. Doch wir müssen den Faden zurückspulen, um richtig zu verstehen. Wir müssen vergessen, was wir zu wissen meinen. Wir müssen den Krieg vergessen und uns frei machen vom damaligen Zeitgeschehen, von Goebbels Montagen und seiner ganzen Propaganda. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass es in diesem Augenblick gar keinen Blitzkrieg gibt. Er ist nichts weiter als ein Panzerstau. Eine gigantische Motorenpanne auf den österreichischen Bundesstraßen, nichts weiter als der Furor der Menschen, ein Wort, mit dem später gepokert werden sollte. Was an diesem Krieg verblüfft, ist der unerhörte Erfolg der Frechheit, der uns eines lehren sollte. Die Welt gehorcht dem Bluff. Selbst die seriöseste, steifste Welt, selbst die alte Ordnung, die sich niemals dem Anspruch der Gerechtigkeit beugt oder vor dem aufständischen Volk einknickt, sie tut es vor dem Bluff. In Nürnberg hört Göring, das Kinn in die Faust gestützt, was Alderman zu sagen hat. Hin und wieder lächelt er. Die Protagonisten der Szene sind nun alle in einem Raum versammelt. Sie sind nicht mehr in Berlin, Wien und London, sondern nur noch wenige Meter voneinander entfernt. Ribbentrop mit seinem Abschiedslunch, Seiß Inquart mit seiner Capo-Unterwürfigkeit, Göring mit seinen Gangstermethoden. Zum Abschluss der Beweisführung kehrt Alderman nochmal zum 13. März zurück. Er liest das Ende des kurzen Dialogs. Er liest es mit jener monotonen Stimme, die ihm jegliches Prestige nimmt und ihn auf das beschränkt, was er tatsächlich ist. Pure Schurkerei. Göring. Das Wetter ist prachtvoll hier, blauer Himmel. Ich sitze hier in Decken gehüllt auf meinem Balkon, in der frischen Luft und trinke meinen Kaffee. Die Vögel zwitschern und durch das Radio hört man ab und zu die Stimmung, die ungeheuer ist, das heißt in Wien. Ribbentrop, das ist wunderbar. Unter der Uhr in der Anklagebank steht in diesem Augenblick die Zeit still. Der ganze Saal wendet sich ihnen zu. Josef Kessel, Sonderberichterstatter für François, am Gericht in Nürnberg überliefert, dass Göring bei jenem Wunderbar plötzlich lachen muss. Göring spürt womöglich, wie unvereinbar diese Theaterreplik mit der großen Geschichte ist, mit ihrem Anstand und der Vorstellung, die man sich von bedeutenden Ereignissen macht. Bei der Erinnerung an diesen affektierten Ausruf schaut er zu Ribbentrop hinüber und prustet los. Und auch Ribbentrop wird von einem nervösen Lachen geschüttelt. Vor dem Internationalen Gerichtshof, vor ihren Richtern, vor den Journalisten der ganzen Welt, können sie ihr Gelächter nicht unterdrücken. Ringsherum nichts als Trümmer. Das Requisitenlager. Die Wahrheit ist in allerlei Staub verstreut. Lange bevor er sich Anders nennen sollte, arbeitete der in die Vereinigten Staaten emigrierte deutsche Intellektuelle Günther Stern, ein mittelloser Jude, der von Gelegenheitsjobs leben musste und mit über 40 Jahren Requisiteur wurde, im Hollywood Custom Palace, dessen Arsenal die ganze Kleidervergangenheit des Menschen enthält. Denn das Hollywood Custom Palace ist ein Kostümverleih. Es vermietet die Kleider von Kleopatra oder Danton, die der mittelalterlichen Jongleure oder der Bürger von Calais ans Kino. Im Hollywood Custom Palace ist alles zu finden, die ganzen Klamotten der Menschheit. Herrliches Nichts, in die Regale gestreute Krumen des Ruhms, Scheinsouvenirs. Hier hat man Holzschwerter, Kartonkronen und Papierwände in Reserve. Alles ist falsch. Die Kohle auf dem Kragen des Bergarbeiters, die Verschleißspuren an den Knien des Bettlers, das Blut am Hals des Verurteilten. Die Geschichte ist ein Spektakel. Im Hollywood Custom Palace begegnet man allem Gewesenen. Die Kleider der Märtyrer trocknen auf derselben Leine wie die Togen der Patrizier. Man unterscheidet nicht. Angeblich sind Bilder, Kino und Fotografien nicht die Welt. Ich bin mir nicht ganz sicher. So haben etwa die Stockwerke eines Gebäudes, in dem die Epochen einander überlagern, etwas Absurdes oder Verrücktes. Als befände man sich, allerdings eingezwängt und geschrumpft, im Mittelpunkt der Großartigkeit. Als sei der Staub nur Puder, der Verschleiß nur Illusion, der Schmutz nur Schminke und der Schein die Wahrheit der Dinge. Aber die ganze Menschheit? Das ist nun wirklich zu viel. Das Hollywood Custom Palace stapelt zu viele Klamotten, hortet zu viele Varianten, sammelt zu viele Epochen. Man findet dort den römischen Faltenwurf der Hollywood-Schinken, den Ramsch-Ägypter, den Zirkus-Babylonier und den Schmuggler-Griechen. Dazu unzählige Varianten von Lendenschurz und Pareo, den bunten Sari der Frauen aus Gujarat, den kostbaren Balukari-Sari aus Bengalen, leichte Baumwolle aus Puducherry. Man stöbert durch malaysische Sarongs, Kleider, die man sich über den Kopf legt, wie Ponchos, Heuken, Penule, die ersten langärmligen Kostüme, Tuniken, Kittel und Hemden, der Kaftan, die vorgeschichtliche Tierhaut sowie sämtliche Vorgängermodelle der Hose. Eine herrliche Fundgrube des Hollywood Palace. Nun, die Arbeit dort ist nicht sehr glanzvoll. Die Kleider der Leiche von Pancho Villa zusammenfalten, den Kragen von Maria Stuart zurechtzupfen, Napoleons Hut ins Regal zurücklegen. Aber was für ein Privileg trotz allem, die Rolle als Requisiteur der Geschichte. Günther Stern betont es in seinen Tagebüchern ausdrücklich. Es gibt dort alle Kleider, selbst solche, die von Zirkusaffen oder den kleinen Hunden aus Deauville getragen wurden. Einfach alles. Von Adams Feigenblatt bis zu den Stiefeln der SA. Das Erstaunlichste daran ist jedoch nicht, dass dort alle Kostüme der Erde zu finden sind, sondern hier und jetzt bereits die Kostüme der Nazis. Und wie Günther Stern anmerkt, besteht die Ironie des Ganzen darin, dass ihnen ein Jude die Stiefel poliert. Schließlich muss der ganze Plunder ja auf Vordermann gebracht werden. Wie jeder andere Angestellte des Hollywood Custom Palace muss Günther Stern die Stiefel der Nazis mit der gleichen Sorgfalt polieren, mit der er die Koturne der Gladiatoren oder die Sandalen der Chinesen bürstet. Hier ist die wirkliche Tragödie fehl am Platz. Die Kostüme müssen fertig sein für die Dreharbeiten, für die große Inszenierung der Welt. Und sie werden fertig sein. Sogar originalgetreuer als die echten Stücke, detailreicher als die Museumsexemplare. Perfekte Repliken, an denen nicht ein Knopf fehlt, kein Fädchen, und die, wie in den Regalen der Geschäfte, für jeden Körperbau existieren. Diese Kleider sollen jedoch nicht nur untadelige Repliken, sondern außerdem auch schäbig, löchrig und dreckig sein. Genau, die Welt ist schließlich keine Modenschau und das Kino muss die Illusion aufrechterhalten. Es gilt also, falsche Sprünge, falsche Flecken und falschen Grünspan zu pflegen. Es soll der Eindruck entstehen, dass die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Lange vor der Schlacht um Stalingrad, lange bevor das Unternehmen Barbarossa geplant, durchdacht und beschlossen war, vor dem Frankreichfeldzug, ja noch bevor die Deutschen ihn überhaupt ins Auge gefasst hatten, herrschte in den Regalen des Spektakels schon Krieg. Die große amerikanische Maschine schien sich bereits eines ungeheuren Aufruhrs bemächtigt zu haben. Sie sollte den Krieg ausschließlich als Heldentat darstellen. Sie sollte ihn in ein Einkommen ummünzen, in ein Thema. Ein gutes Geschäft. Letzten Endes sind es weder die Panzer, noch die Stukas, noch die Stalinorgeln, welche die Dinge erneuern, umformen und zerknittern. Nein. Dort drüben im emsigen Kalifornien, zwischen ein paar abgezirkelten Boulevards, an einer Kreuzung zwischen Donut und Tanksäule, bekommt die Dichte unserer Leben den Ton kollektiver Gewissheiten. Dort drüben, in den ersten Supermärkten, vor den ersten Fernsehgeräten, zwischen Toaster und Taschenrechner, enthüllt sich die Welt in ihrem wahren Rhythmus, dem sie schlussendlich verfallen sollte. Während der Führer noch seinen Angriff auf Frankreich vorbereitete, während sein Generalstab abermals Schlieffens alte Formeln wiederkäute und seine Mechaniker ihre Panzer reparierten, hatte Hollywood bereits all ihre Kostüme in die Regale der Vergangenheit geräumt. Sie hingen auf den Bügeln der ad acta gelegten Angelegenheiten, gefaltet und gestapelt in der Abteilung für altes Zeug. Ja, lange bevor der Krieg überhaupt begann, während Lebrun blind und taub seine Dekrete zur Lotterie verabschiedete, während Halifax sich kameradschaftlich gab und das entrückte österreichische Volk in der Silhouette eines Verrückten sein Schicksal zu erkennen meinte, waren die Nazi-Kostüme im Requisitenlager bereits konserviert. The Sound of Music. Am 15. März fand sich auf dem Heldenplatz vor der Hofburg, bis hinauf zur Reiterstatue Erzherzog Karls, die Menge, die arme, hintergangene, gebeutelte, aber letzten Endes willige österreichische Menge zum Jubeln ein. Wenn man die hässlichen Lumpen der Geschichte lupft, bietet sich folgendes Bild: Hierarchie gegen Gleichheit, Ordnung gegen Freiheit. Verführt von einer kleinlichen und gefährlichen Nationalidee ohne Zukunft, streckt die gewaltige, von einer früheren Niederlage frustrierte Menge ihren Arm in die Luft. Dort auf dem Balkon des Sisi-Palasts Hitler. Mit einer furchtbar fremden, dramatischen und beunruhigenden Stimme endet seine Rede in einem heiseren, unerquicklichen Schrei. Er krakeelt ein Deutsch, das der später von Chaplin erfundenen Sprache sehr ähnlich ist, voller Verwünschungen, aus denen sich nur einzelne Wörter abheben. Krieg, Juden, Welt. Hier brüllt die Menge, sie ist zahllos. Soeben hat der Führer auf dem Balkon den Anschluss verkündet. Der Jubel ist so einhellig, so mächtig, so überbordend, dass man sich fragen kann, ob es nicht immer dieselbe Menge ist. Dieselbe Tonspur, die man damals in den Wochenschauen zu hören bekam. Denn es sind Filme, Nachrichten- oder Propagandafilme, die uns diese Geschichte vorführen. Sie haben unser persönliches Verständnis geprägt. Und alles, was wir denken, entspringt diesem homogenen Folienhintergrund. Wir werden es nie wissen. Man weiß nicht mehr, wer spricht. In einem bestürzenden Fluch haben sich die Filme von damals in unsere Erinnerungen verwandelt. Der Weltkrieg und sein Präludium werden in diesem unendlichen Film mitgerissen, in dem das Wahre nicht mehr vom Falschen zu unterscheiden ist. Und da das Reich mehr Regisseure, mehr Schnittmeister, Kameramänner, Tontechniker und Maschinisten rekrutiert hat als alle anderen Protagonisten dieser Tragödie, kann man sagen, dass bis zum Kriegseintritt der Russen und Amerikaner die Bilder, die uns vom Krieg überliefert sind, für die Ewigkeit von Joseph Goebbels inszeniert wurden. Die Geschichte entrollt sich vor unseren Augen wie ein Film von Joseph Goebbels. Einfach sagenhaft. Die Wochenschauen werden zum Vorbild der Fiktion. So erscheint der Anschluss als grandioser Erfolg. Doch die Bilder wurden natürlich erst nachträglich mit dem Jubel unterlegt, mit Hilfe der sogenannten Overdub-Technik. Und es ist gut möglich, dass keine jener unglaublichen Ovationen bei den Auftritten des Führers dem geglichen hat, was wir hören. Ich habe mir diese Filme nochmal angeschaut. Natürlich darf man sich keine Illusionen machen, es wurden aus ganz Österreich Nazi-Militanten herbeigekarrt, Gegner und Juden inhaftiert, eine ausgewählte, bereinigte Menge. Doch es sind echte Österreicher, aus Fleisch und Blut, keine bloße Kinomenge. Es sind ausgelassene, blond bezopfte Backfische aus Fleisch und Blut und das kleine Pärchen, das lächelnd mitbrüllt. Ach, all diese lächelnden Gesichter, diese Gesten, die Wimpel, die im Zugwind der Wagenkolonne flattern. Kein einziger Schuss wurde abgefeuert. Wie traurig. Dabei war nicht alles planmäßig vonstatten gegangen. Die beste Armee der Welt hatte unlängst bewiesen, dass sie noch nichts anderes war als ein Konglomerat aus Metall, hohles Blech. Doch trotz der mangelnden Vorbereitung, trotz des fehlerhaften Materials, obwohl erst vor kurzem der Hindenburg getaufte Zeppelin vor seiner Landung in New Jersey explodiert war und 35 Menschen mit in den Tod gerissen hatte, obwohl die meisten Generäle der Luftwaffe noch kaum etwas von der Jagdfliegerei verstanden, obwohl Hitler ohne jede Erfahrung die Macht über das oberste Heereskommando übernommen hatte, vermitteln die damaligen Wochenschauen den Eindruck einer unbarmherzigen Maschine. In raffinierten Bildausschnitten sieht man die deutschen Panzer durch eine jubelnde Menge fahren. Wer käme auf den Gedanken, dass sie gerade eine gigantische Panne hinter sich haben? Die deutsche Armee scheint auf dem Weg des Sieges zu marschieren. Eines spielend leichten, mit Blumen und Lächeln gesäumten Sieges. Sueton berichtet, dass Caligula, der römische Kaiser, seine Legionen gen Norden befördert und ihnen in einem Augenblick der Unschlüssigkeit oder der Verzückung befohlen hätte, sich am Meer aufzustellen und Muscheln zu sammeln. Nun, wenn man sich die französischen Wochenschauen ansieht, meint man, die deutschen Soldaten hätten ihren Tag damit verbracht, Lächeln einzuheimsen. Offenbar steht das, was uns widerfährt, manchmal schon in einer mehrere Monate alten Zeitung. Wie ein böser Traum, den man bereits erlebt hat. So befinden wir uns ein knappes halbes Jahr später, ein halbes Jahr nach dem Anschluss, am 29. September 1938 in München, anlässlich der berühmten Konferenz. Und als wäre Hitlers Appetit damit zu stillen, verhökert man die Tschechoslowakei. Die französischen und englischen Delegationen begeben sich nach Deutschland. Man wird freundlich empfangen. Im großen Saal klirrt der Kronleuchter, die Kristallbehänge spielen wie im Wind schaukelnde Glockenspiele ihre luftigen Noten über den Butzemännern. Daladiers und Chamberlains Mitarbeiter versuchen, Hitler die hanebüchensten Zugeständnisse zu entreißen. Gerne klagt man die Geschichte an. Behauptet, sie brächte die Protagonisten unserer Qualen in Pose. Nie bekäme man den speckigen Saum, die vergilbte Tischdecke, den Abrissbeleg im Scheckheft oder den Kaffeefleck zu sehen. Von den Ereignissen würde uns immer nur das vorteilhafte Profil gezeigt. Doch wenn man die Fotografie mit Chamberlain und Daladier in München, neben Hitler und Mussolini, kurz vor der Unterzeichnung, genau betrachtet, schauen der englische und der französische Premierminister etwas bedröppelt drein. Dennoch unterzeichnen sie. Sie unterzeichnen nach ihrer Fahrt durch die Straßen von München unter dem Jubel der gewaltigen Menge, die sie mit dem Hitlergruß willkommen hieß. Man sieht den einen, Daladier, mit dem Hut auf dem Schädel und ein wenig verlegen, schüchtern winken. Den anderen, Chamberlain, mit dem Hat in der Hand breit lächeln. Jener unermüdliche Handwerker des Friedens, wie ihn die Wochenschauen nannten, erklimmt zwischen zwei Reihen von Nazisoldaten die Freitreppe für die schwarz-weiße Ewigkeit. In diesem Augenblick näselt der inspirierte Kommentator, dass die vier Staatsoberhäupter Daladier, Chamberlain, Mussolini und Hitler in ein und demselben Willen zum Frieden vereint nun für die Nachwelt posierten. Die Geschichte reduziert diese Kommentare auf ihre lächerliche Ignoranz und bringt alle künftigen Wochenschauen in einen erschütternden Verruf. In München soll angeblich eine unermessliche Hoffnung aufgekeimt sein. Wer so etwas sagt, verkennt den Sinn der Wörter. Er spricht die Sprache des Paradieses, in der sich angeblich alle Wörter gleichen. Nach ein paar Tagen erstattet Édouard Daladier auf Radio Paris 1648 Langwellenmeter Bericht. Nach dem, was er zu uns sagt, ist er überzeugt, den Frieden in Europa gerettet zu haben. Er glaubt sich selbst kein Wort. Ah, diese Idioten, wenn sie wüssten, soll er beim Aussteigen aus dem Flugzeug angesichts der jubelnden Menge gemurmelt haben. In diesem großen Elendssammelsurium, das in Keim bereits die übelsten Ereignisse enthält, dominiert ein rätselhafter Respekt vor der Lüge. Die Machenschaften triumphieren über die Tatsachen, und die Erklärungen unserer Staatsoberhäupter werden bald schon mitgerissen wie ein Blechdach von einem Frühlingsgewitter. Die Toten. Um die Annexion Österreichs abzusegnen, organisierte man eine Volksabstimmung. Was noch an Gegnern verblieb, wurde verhaftet. Die Priester warben auf der Kanzel für die Nazi-Stimmen, die Kirchen schmückten sich mit Hakenkreuzflaggen. Sogar der ehemalige Anführer der Sozialdemokraten rief zu einem Ja auf. Es gab praktisch keine Gegenstimme. Die Österreicher stimmten zu 99,75% für den Anschluss an das Reich. Und während die 24 Biedermänner vom Anfang unserer Geschichte, die Priester der deutschen Großindustrie, sich bereits mit der Zerstückelung des Reichs befassten, hatte Hitler in Österreich gerade das absolviert, was man eine triumphale Tournee nennen kann. Er war anlässlich dieses wundervollen Wiedersehens allenthalben umjubelt worden. Und doch, kurz vor dem Anschluss hatte es in nur einer Woche mehr als 1700 Selbstmorde gegeben. Bald sollte es ein Akt des Widerstands sein, in der Presse einen Selbstmord zu melden. Vereinzelte Journalisten wagten noch, plötzlicher Todesfall zu schreiben. Die Repressalien sollten ihnen rasch den Mund verschließen. Man suchte nach anderen, unverfänglichen Standardformulierungen. Und so bleibt die Zahl derer, die ihren Tagen ein Ende setzten, im Dunkeln. Ihre Namen bleiben unbekannt. Am Tag nach der Annexion waren in der neuen freien Presse noch 4 Todesanzeigen zu lesen. Im Badezimmer ihrer Wohnung hat sich gestern Vormittag die 40-jährige Beamtin Alma Biro mit einem Rasiermesser Schnittwunden an der rechten Handbeuge beigebracht und sich sodann mit Leuchtgas vergiftet. Gleichfalls gestern Vormittag hat sich der 49-jährige Schriftsteller Dr. Karl Schlesinger eine Kugel in die rechte Schläfe gejagt. Mit einem Schlafmittel hat sich gestern die 69-jährige private Helene Kuhner getötet. Aus einem Fenster seiner Wohnung hat sich gestern Nachmittag aus unbekanntem Motiv der 36-jährige Beamte Leopold Bien auf die Straße gestürzt. Diese banale kleine Apostille ist zutiefst beschämend. Denn am 13. März kann niemand ihre Motive verkennen. Niemand. Eigentlich sollte man nicht von Motiven sprechen, eher von einer gemeinsamen Ursache. Womöglich haben Alma, Karl, Leopold oder Helene vom Fenster aus gesehen, wie Juden durch die Straßen geschleift wurden. Ein kurzer Blick auf die rasierten Schädel hatte ihnen genügt, um zu verstehen. Es genügte ihnen, jenen Mann zu sehen, dem die Passanten auf den Hinterkopf das Krukenkreuz der Kreuzfahrer gemalt hatten, das vor nicht mal einer Stunde noch am Revers des Jacketts von Kanzler Schuschnigg geprangt hatte. Es genügte sogar, dass davon erzählt wurde, dass sie ahnten und mutmaßten, dass sie es sich ausmalten, bevor es überhaupt passierte. Es genügte, die Leute lächeln zu sehen, um zu wissen. Es ist einerlei, ob Helene an jenem Morgen in der brüllenden Menge tatsächlich gesehen hat, wie die Juden auf allen Vieren unter dem belustigten Blick der Passanten den Bürgersteig reinigen mussten. Einerlei, ob sie tatsächlich die abstoßenden Szenen miterlebt hat, bei denen sie Gras essen mussten. Ihr Tod veranschaulicht lediglich, was sie empfand. Das ganze Elend, die hässliche Wirklichkeit, den Ekel vor einer Welt, die sich in ihrer mörderischen Nacktheit entfaltete. Denn im Grunde war das Verbrechen schon da. In den kleinen Wimpeln und lächelnden Jungmädchengesichtern, in dem ganzen pervertierten Frühling. Bis in das Lachen und die entfesselte Inbrunst hinein muss Helene Kuhner den Hass und die Lust gespürt haben. Sie muss in einem Anfall des Grauens hinter den Tausenden von Silhouetten und Gesichtern plötzlich Millionen von Zwangsarbeitern gesehen haben. Hinter dem erschreckenden Freudentaumel ahnte sie bereits den Granitsteinbruch in Mauthausen. Und da sah sie sich sterben. Im Lächeln der Wiener Backfische an jenem 12. März 1938, umgeben vom Geschrei der Menge, im frischen Duft der Vergissmeinnicht, mitten in dieser sonderbaren Wonne, all der Euphorie, muss sie einen tiefen Kummer verspürt haben. Luftschlangen, Konfetti, Wimpel. Was ist aus diesen jungen Mädchen geworden, die vor Begeisterung ganz außer sich waren? Was aus ihrem Lächeln und ihrer Sorglosigkeit? Aus ihrem arglosen, fröhlichen Gesicht, aus all der Glückseligkeit vom März 1938? Seit Anbeginn der Welt sind die wahren Gedanken stets geheim. Man denkt in Apokopen und Apnoen. Darunter fließt unterirdisch und langsam das Leben wie ein Pflanzensaft. Wie aber lässt sich nun, da die Falten ihren Mund ausgehöhlt, ihre Augenlider verfärbt und ihre Stimme haben verstummen lassen, der Blick wandert über die Oberfläche der Dinge, vom Fernseher, der seine Archivbilder ausspuckt, zum Joghurt, während die Krankenschwester sich zu schaffen macht, ohne noch etwas zu wissen, derart weit weg vom Weltkrieg, denn die Generationen lösen einander ab wie Wachposten in stockdunkler Nacht. Die eigene Jugend, der Duft frischen Obstes, dieser schwindelerregende Saftstrom vom Grauen trennen. Ich weiß es nicht. Ob das alte, knittrige Kind in seinem Altenheim zwischen dem schalen Geruch von Äther und Jodtinktur, das Kind, das sich in seiner vogelhaften Verletzlichkeit in diesem kurzen Film im kalten Rechteck des Fernsehers wiedererkennt, ob dieses Kind, das nach dem Krieg den Trümmern der amerikanischen oder russischen Besatzung noch immer lebt, mit den auf dem Linoleum ächzenden Sandalen, seinen fleckigen, lauwarmen Händen, die langsam von den Armstützen des Korbstuhls gleiten, wenn die Krankenschwester die Tür aufmacht, wohl hin und wieder seufzt und die unangenehmen Erinnerungen aus dem Formaldehyd zieht? Alma Biro, Karl Schlesinger, Leopold Bien und Helene Kuhner haben nicht sehr lange gelebt. Bevor Leopold sich am 12. März 1938 aus dem Fenster stürzte, hatte er sicher mehrmals der Wahrheit und dann der Schande ins Auge gesehen. War nicht auch er Österreicher? Hatte er nicht jahrelang die grotesken Possen des Nationalkatholizismus ertragen müssen? Am Morgen klingelten zwei österreichische Nazis an seiner Tür. Das Gesicht des jungen Mannes wirkte urplötzlich steinalt. Seit einiger Zeit suchte er nach neuen, von der Autorität und ihrer Gewalt freien Wörtern. Er fand keine mehr. Tagelang irrte er durch die Straßen in der Angst, einen boshaften Nachbarn zu treffen oder einen ehemaligen Kollegen, der seinen Blick abwenden würde. Das Leben, das er liebte, gab es nicht mehr. Nichts war mehr übrig. Weder die Achtsamkeit bei der Arbeit, die er stets akkurat verrichten wollte, noch das karge Mittagessen. Ein schneller Imbiss auf der Treppe eines alten Gebäudes mit Blick auf die Passanten. Alles war zerstört worden. Als es an jenem Morgen des 12. März klingelte, hüllten ihn seine Gedanken in Nebel ein, und er vernahm für einen Augenblick diese leise innere Stimme, die stets den langen Vergiftungen der Seele entkommt. Er öffnete das Fenster und sprang. In einem Brief an Margarete Steffin berichtet Walter Benjamin mit beißender Ironie, die mit der Zeit und mit den Enthüllungen der Nachkriegszeit etwas Unerträgliches bekam, dass den Wiener Juden kurzerhand das Gas abgestellt worden sei. Ihr Verbrauch habe für die Gasgesellschaft beträchtliche Verluste mit sich gebracht, zumal gerade die größten Konsumenten ihre Rechnungen nicht beglichen, ergänzt er. An dieser Stelle nimmt Benjamins Brief an Margarete eine merkwürdige Wendung. Man weiß nicht, ob man ihn richtig versteht. Man schwankt. Seine Bedeutung schwebt zwischen den Ästen, am blassen Himmel, und als sie sich erhellt und plötzlich eine kleine Sinnpfütze im Nirgendwo bildet, offenbart sie sich als eine der wahnwitzigsten und traurigsten aller Zeiten. Denn die Wiener Gasanstalt weigerte sich deshalb, die Juden zu beliefern, weil diese das Gas vorzugsweise zum Zweck des Selbstmords nutzten und ihre Rechnungen offen ließen. Ich habe mich gefragt, ob das stimmte. Derlei Grauenvolles erfand diese Epoche in maßlosem Pragmatismus. Oder ob es lediglich ein Scherz, ein im Schein der finsteren Kerzen ersonnener, schrecklicher Scherz war. Doch eigentlich nimmt es sich wenig, ob es sich um einen abgründigen Spaß oder eine Tatsache handelt. Wenn der Humor zu derartiger Schwärze neigt, sagt er die Wahrheit. In einer solchen Not verlieren die Dinge ihren Namen. Sie entfernen sich von uns, man kann nicht mehr von Selbstmord sprechen. Alma Biro hat keinen Selbstmord begangen. Karl Schlesinger hat keinen Selbstmord begangen. Leopold Bien hat keinen Selbstmord begangen. Und auch Helene Kuhner nicht, keiner von ihnen. Ihr Tod lässt sich nicht mit der mysteriösen Erzählung ihres eigenen Unglücks identifizieren. Man kann nicht einmal sagen, dass sie sich für einen würdigen Tod entschieden hätten. Nein, keine innere Verzweiflung hat sie zerrüttet. Ihr Leid ist etwas Kollektives und ihr Selbstmord das Verbrechen eines anderen. Wer sind eigentlich all diese Leute? Manchmal genügt ein Wort, um einen Satz einzufrieren und uns zum Grübeln zu bringen. Die Zeit hingegen ist dafür nicht empfänglich. Sie setzt ihre Pilgerschaft fort, unerschütterlich, mitten im Chaos. Gustav Krupp, einer der Industriepriester, der ganz zu Anfang unserer Geschichte seinen Obolus den Nazis entrichtet und die Geburtsstunde des Regimes unterstützt hatte, saß im Frühjahr 1944 mit seiner Frau Bertha und seinem ältesten Sohn Alfred, dem Erben des Konzerns, beim Abendessen. Es war ihr letzter Augenblick in der Villa Hügel, dem riesigen Palast, in dem sie schon immer gewohnt hatten und der ihre Macht verkörperte. Die derzeitige Lage war alles andere als rosig. Die deutschen Armeen waren allenthalben auf dem Rückzug. Man musste sich ein Herz fassen, das Anwesen verlassen und sich in die Berge zurückziehen, weit weg vom Ruhrgebiet, nach Blühnbach, in den kühlen und weißen Frieden, wo die Bomben sie nicht erreichen würden. Plötzlich erhob sich der alte Gustav. Er war seit geraumer Zeit einem unwiderruflichen Schwachsinn verfallen. Inkontinent und senil sagte er schon seit Jahren kein Wort mehr. An jenem Abend aber stand er während der Mahlzeit unvermittelt auf, presste seine Serviette in einer Geste des Entsetzens an sich, wies mit einem langen, dürren Finger hinten in den Raum, direkt hinter seinen Sohn und murmelte: »Wer sind eigentlich all diese Leute?« Seine Frau wandte den Kopf, sein Sohn schnellte herum. Sie bekamen es mit der Angst zu tun. Die Ecke lag im Dunkeln. Es war, als würde sich die Dunkelheit bewegen, als kröchen langsam einzelne Silhouetten durch die Düsternis. Aber es waren nicht die Gespenster der Villa Hügel, die ihn vor Schreck lähmten. Nein, weder Lamien noch Nachtgespenster. Es waren echte Menschen mit richtigen Gesichtern, die ihn anschauten. Er sah riesige Augen, Fratzen der Finsternis, Unbekannte. Es graute ihm vor Angst. Er blieb wie versteinert stehen. Die Bediensteten erstarrten, die Vorhänge wurden zu Eis. Und er hatte das Gefühl, wirklich zu sehen, noch nie so viel gesehen zu haben wie in dieser Minute. Was er sah, was sich langsam aus dem Dunkel schälte, waren Zehntausende von Leichen. Die Zwangsarbeiter, die ihm die SS für seine Fabriken beschafft hatte, sie kamen aus dem Nichts. Jahrelang hatte er in Buchenwald, Flossenbürg, Ravensbrück, Sachsenhausen, Auschwitz und einer ganzen Reihe anderer Lager Deportierte gemietet. Ihre Lebenserwartung betrug wenige Monate. Wenn der Häftling nicht einer der Infektionskrankheiten erlag, verhungerte er buchstäblich. Krupp war jedoch nicht der Einzige, der derlei Dienste in Anspruch nahm. Auch seine Kumpane des Geheimtreffens vom 20. Februar nutzten sie. Hinter den verbrecherischen Leidenschaften und der politischen Gestik wurden dabei ihre Interessen bedient. Der Krieg war profitabel gewesen. Bayer pachtete Arbeitskräfte in Mauthausen, BMW-Beschäftigte in Dachau, Papenburg, Sachsenhausen, in Natzweiler-Strutthof und in Buchenwald, Daimler in Schirmeck. Die IG Farben stellte Personal aus Mittelbau-Dora, aus Großrosen, Sachsenhausen, Buchenwald, Ravensbrück, Dachau und Mauthausen ein und betrieb außerdem eine gigantische Fabrik im Lager von Auschwitz. Die IG Auschwitz, die unter diesem Namen schamlos im Organigramm des Unternehmens figurierte. Agfa bediente sich in Dachau, Shell in Neuengamme, Schneider in Buchenwald, Telefunken in Großrosen und Siemens in Buchenwald, in Flossenbürg, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, Großrosen und Auschwitz. Alle hatten sich begeistert auf derart preiswerte Arbeitskräfte gestürzt. Die Sinnestäuschungen hat an diesem Abend beim Familienessen also nicht Gustav? Nein, Bertha und sein Sohn wollen nichts sehen. Denn sie sind nun einmal dort im Dunkeln, all diese Toten. Von den 600 1943 bei den Krupp-Werken eingegangenen Deportierten waren ein Jahr später nur noch 20 übrig. Bevor Gustav die Zügel seinem Sohn übergab, gründete er als eine seiner letzten Amtshandlungen das Bertha-Werk, eine auf den Namen seiner Frau getaufte konzentrationslagerartige Fabrik, offenbar als Hommage gedacht. Dort lebte man verlaust und schwarz vor Dreck, lief winters wie sommers 5 Kilometer zu Fuß in einfachen Holzpantinen vom Lager zur Fabrik und von der Fabrik zum Lager. Dort wurde man um 4:30 geweckt, von SS-Wachen und abgerichteten Hunden flankiert, geschlagen und gefoltert. Das Abendessen dauerte manchmal 2 Stunden, nicht weil man sich Zeit zum Essen gelassen hätte, sondern weil man warten musste. Es gab nicht genug Suppenschüsseln. Kehren wir für einen kurzen Moment zum Anfang unserer Geschichte zurück und schauen uns nochmal die 24 um den Tisch versammelten Herren an. Es sieht aus wie ein x-beliebiges Treffen von Firmenchefs. Die gleichen dunklen oder gestreiften Krawatten, die gleichen Einstecktücher aus Seide, die gleichen Brillen mit Goldrand, die gleichen Glatzen und die gleichen vernünftigen Gesichter wie heutzutage. Eigentlich hat sich die Mode kaum verändert. In absehbarer Zeit werden alle statt des goldenen Parteiabzeichens stolz das Bundesverdienstkreuz tragen, wie in Frankreich die Ehrenlegion. Die Regimes ehren sie auf dieselbe Weise. Schauen wir, wie gesetzt und vernünftig sie an jenem 20. Februar warten, während der Teufel direkt hinter ihnen auf 10 Spitzen vorbeischleicht. Sie plaudern, ihr kleines Konsistorium gleicht auf ein Haar 100 anderen dieser Art. Wir sollten nicht glauben, dass all das einer fernen Vergangenheit angehört. Es sind keine vorsintflutlichen Monster, jene Geschöpfe, die in den 50er Jahren kläglich verschwunden sind, unter dem von Rossellini dargestellten Elend in den Trümmern Berlins. Ihre Namen gibt es noch immer, ihre Vermögen sind unermesslich. Ihre Gesellschaften sind zum Teil zu allmächtigen Konglomeraten zusammengewachsen. Auf der Website des Konzerns ThyssenKrupp, einer der weltweit führenden Stahlproduzenten, dessen Sitz sich noch immer in Essen befindet und zu dessen Schlagwörtern Transparenz und Flexibilität zählen, findet man eine kleine Randbemerkung zu den Krupps. Gustav habe Hitler vor 1933 nicht aktiv unterstützt, heißt es dort. Doch nachdem dieser Reichskanzler geworden sei, habe er, Gustav, sich in seiner staatsloyalen Grundhaltung für ihn eingesetzt. Er sei erst 1940 Parteimitglied geworden, betont man, anlässlich seines 70. Geburtstags. Den sozialen Traditionen des Unternehmens zutiefst verpflichtet, hätten Gustav und Bertha es allen Unbilden zum Trotz nicht versäumt, eine dieser Traditionen hochzuhalten und ihren treuesten Mitarbeitern zur Goldhochzeit einen persönlichen Besuch abzustatten. Die Biografie endet mit einer anrührenden Anekdote. Bertha, die Aufopferung in Person, habe ihren schwerstkranken Gatten jahrelang in einem Nebengebäude der Besitzung Blühenbach gepflegt. Weder ein Wort zu den konzentrationslagerartigen Fabriken, noch zu den Zwangsarbeitern, noch zu sonst irgendwas. Bei ihrem letzten Abendessen in der Villa Hügel setzte sich Gustav, als der erste Schreck überstanden war, wieder in Ruhe an seinen Platz, und die Gesichter verschmolzen erneut mit dem Dunkel. Einmal noch kamen sie hervor, im Jahr 1958. Juden aus Brooklyn verlangten Entschädigung. Ohne mit der Wimper zu zucken, hatte Gustav den Nazis beim Treffen vom 20. Februar 1933 astronomische Summen gezahlt. Nun aber zeigte sich sein Sohn Alfred weniger freigebig. Er, der behauptete, die Besatzer würden die Deutschen wie Nigger behandeln, sollte nichtsdestotrotz zu einem der mächtigsten Männer des Binnenmarktes werden, zum Stahl- und Kohlenkönig, zum Garant des europäischen Friedens. Bevor er sich entschloss, die Wiedergutmachungen zu zahlen, zögerte er die Verhandlungen 2 zähe Jahre lang hinaus. Jede Sitzung mit den Anwälten des Konzerns war mit antisemitischen Bemerkungen gespickt. Trotz allem fand man zu einer Einigung. Krupp verpflichtete sich, jedem Überlebenden $1,250 zu zahlen. Ein höchst dürftiger Ausgleich aller Ansprüche. Doch Krupps Geste wurde von der Presse einhellig begrüßt. Eine perfekte Werbung. Je mehr Überlebende sich zu erkennen gaben, desto stärker schrumpften die jeweils zugesprochenen Beträge. Man reduzierte die Summe zuerst auf 750, dann auf $500. Als sich noch mehr Deportierte meldeten, ließ der Konzern sie wissen, dass er leider zu weiteren freiwilligen Zahlungen nicht mehr in der Lage sei. Die Juden hätten ihn schon zu viel Geld gekostet. Man stürzt nicht zweimal in denselben Abgrund. Aber man stürzt immer auf dieselbe Weise, in einer Mischung aus Lächerlichkeit und Entsetzen. Und um nur ja nicht mehr herabzustürzen, stützt man sich mit beiden Beinen ab und schreit. Mit Fersentritten zerschmettert man uns die Finger. Mit Schnabelhieben zertrümmert man uns die Zähne, pickt uns die Augen aus. Und die Geschichte ist da, vernünftige Göttin, unbewegliche Statue mitten auf dem Festplatz, als Tribut einmal im Jahr ein trockenes Pfingstrosengesteck, als Trinkgeld tagtäglich Brot für die Vögel. Sie hörten Die Tagesordnung von Eric Vuillard aus dem Französischen von Nicolas Denis, gelesen von Michael Rotschopf, eine Produktion von Speak Low.